Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Priviert. Hallo. Eines kann uns keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben. Eines. Sehr überzeugend. Ja. Nein, irgendwie, ich finde so, was die ganzen Themen, die sind total frustrierend. So, Zensur geht immer weiter. Wir haben jetzt Spotify, was zensiert, und wir haben einfach, ich keine Ahnung, was GoDaddy tut, Domains einziehen und wir haben jetzt im Innenministerium haben wir auch wieder einen Schlag schon irgendwo gegen die Meinungsfreiheit, und es zieht einfach immer weitere Kreise, dass immer mehr eingeschränkt wird, und ich keine Ahnung, deswegen eines kann uns gerne nehmen, und das ist die pure Lust am Leben. So, da habt ihr's. Ja, und währenddessen werden auch noch Statuen noch zerstört und also ich würde sagen, eine Statue zerstören und eine Internet-Existenz komplett einfach verbieten oder ausradieren, ist es auch ziemlich, ja, schädlich und ziemlich so dasselbe Ding. Ja. Nur, aber die Internet-Existenz, über die wir hier reden, hat ja nur eindeutig jahrelang gegen diverse Gesetze verstoßen. Klar, in dem Sinne ist es ja auch noch vertretbar, dass es noch so okay ist, ja. Aber es wird sich trotzdem halt ein neues Ding bilden. Dennoch sollte man das irgendwie ja regulieren können. Ich weiß nicht, könnte man nicht irgendwie die Leute alle bestrafen? Könnte man nicht irgendwie, ja, die Leute selbst, die betreiben, hinter Gitter setzen und nicht die Seite verbieten? Ich meine. Ja, naja, also die Leute der Gitter setzen ist halt auch schwierig, weil natürlich häufig die Beiträge auch anonym eingestellt worden sind von Dritten. Ne? Oder zumindest ist es schwer nachvollziehbar. Also zum Beispiel dieser Beitrag damals über uns, der war ja auch von irgendwem. Ne? Und im Prinzip haben sie ihn ja auch wieder weggelöscht. Genauso wie den Docs von CrowdNT, der auf der Seite mal gehostet war. Ja, aber was halt auf jeden Fall da geblieben sind Doxings von diversen Personen aus der rechten Szene. Ja. Und auch wenn ich die genauso scheiße finde wie die Linke, finde ich es immer noch bedenklich, halt Leute mit Fotonamen, teilweise Arbeitsplatz etc. an den Pranger zu stellen. Ja, genau, das geht halt nicht. Das können wir nicht haben. Und das sind auch keine Mittel, die man braucht in einem vernünftigen gesellschaftlichen Diskurs. Ja, na, weiß ich halt nicht, ob die Möglichkeit einfach zu sagen, so, wir verbieten jetzt die Plattform, irgendwie ja die effizienteste Möglichkeit ist. Sie ist auf jeden Fall effizient, ja, das funktioniert auf jeden Fall, ja. Aber keine Ahnung, es ist mir irgendwie so ein notwendiges Übel. Also ich würde nicht sagen, dass Verbieten irgendwie eine gute Sache ist. Ja, Durchsuchung wegen links unten, doch keine Waffen bei Journalisten gefunden. Okay, Moment, ich habe doch mal irgendwo gesehen gehabt, die hätten da Waffen gefunden. Ist das jetzt der aktuellere Bericht? Ja, das Ding ist, die haben ja nicht nur die Wohnungen durchsucht, sondern die haben auch ein autonomes Zentrum in Freiburg, das autonome Kulturzentrum KTS, durchsucht. Und dort wurden die Funde gemacht, wobei man sagen muss, halt, das ist halt ein größeres Haus mit mehreren Räumen, die öffentlich zugänglich sind. Und es wird auch nicht genau gesagt, wo die jetzt gefunden worden sind. Also ja, also ich weiß nicht, inwieweit man einen Zusammenhang herstellen kann zwischen den Betreibern von Indie Media und den gefundenen Zwillen, Knüppeln etc. Also. Okay. Aber was ich einen interessanten Punkt an dem Artikel finde, was ich auch irgendwie, glaube ich, selber nochmal eingereicht hatte als Tweet vom Deutschlandfunk, war die Sache, dass wohl unter den Betreibern zwei Journalisten sind, die auch auf der Liste der Journalisten waren, die beim G20 keine Akkreditierung bekommen haben. Was natürlich dann rückwärtig diese, zumindest bei den zwei Journalisten, die Entscheidung auch verständlich macht. Warum sollte ich halt jemanden da akkreditieren, der seine ganzen Informationen, die er bekommen kann, direkt an die möchte gerne Aufständischen weiterleitet. Ja. Inzwischen stehen die Server wohl in Kanada statt in Frankreich. Hm. Wir verurteilen de Maizières gefährliches Wahlkampfmanöver Solidarität mit Hashtag in die Media. Oh Mann. Ja. Ich meine, nach dem NPD-Verbot hätten die Republikaner was Ähnliches getwittert halt, oder die. Es gibt halt schon einen Unterschied zwischen sich solidarisieren mit einem Account, der gesperrt wurde, weil er eine Meinung vertritt, die einfach ja zu zensieren gilt, und eine Position, eine Webseite, bei der klar zu Gewalt aufgerufen wird und da auch wirklich schon kriminelle Aktivitäten vorlagen. Das ja, ist also dieses Ding hier jedenfalls mit Rostock-Lichtenhagen zum 25. Mal, das habe ich häufiger jetzt gelesen in den Tagen, wo ich mir auch denke, ja, wenn ihr 25 Jahre zurückgehen musst, um einen Fall zu finden, um Schwachsinn von Linksradikalen zu finden, muss man keine 25 Jahre zurückgehen. Und Quellenschutz gilt offenbar nur für gerechte Gewalttäter, die durch das V-Leute-System finanziert und geschützt werden. Möchtet ihr auch mehr V-Leute bei den Linken? Möchtet ihr mehr unterwandert werden? Geht es euch darum? Oder was genau? Aus wahlkampftaktischen Kalkül eine der wichtigsten Informationsquellen gegen rechte Gewalt zu kriminalisieren. Also hier wird sofort so ein riesen Feigenblatt vor in die Media gehängt. Das ist nämlich eine wichtige Informationsquelle gegen rechts. Das ist nicht eine wichtige Informationsquelle gegen die Verfassung, wie sie sich oft darstellt. Nein, nein, das ist nur unser spießiger Eindruck. Wenn du ein richtiger Linker bist, dann verstehst du, dass sich das nur, das ist wie mit der Mauer, ne? Die haben die Linken auch antifaschistischer Schutzwall genannt und nur die bösen Reaktionären haben das Ding eine Mauer genannt. Ja, definitiv, ja. Und vor allen Dingen auch dieses mit von wegen, das wäre ja Journalismus, habe ich auch häufig gehört in den letzten Tagen. Also nur, wenn man eine Webseite hat und da Text drauf hat, ist es noch kein Journalismus. Ja, eben. Ich weiß nicht so genau, wenn du eine Anleitung hast, wie du einen Molotow-Cocktail baust und wie du damit Polizeifahrzeuge am besten triffst, die gepanzert sind. Ich weiß nicht. Ich habe Probleme, da den journalistischen Twist zu sehen. So. Man stelle sich eine Plattform vor, auf der Rechtsradikale im täglichen Takt irgendwie schreiben, so, oh, gestern mit Kameraden im Asylbewerberheim XY-Berg gewesen, da mal richtig aufgeräumt. Wir haben den Zugewanderten gezeigt, wie bei uns hier das läuft, und am Ende haben wir noch drei Autos angezündet. Wie oft Hashtag nationalbefreite Zone. Ja, wie oft würden denn solche Berichte erscheinen, bis diese Seite Probleme kriegen würde? Das ist, glaube ich, alles Journalismus. Ja. Ich meine, das ist ja gerade die Frau von Dornheim da, die Frau Dornheim da irgendwie meinte, sie müsse von Pressemitteilungen sprechen, die auf der Seite angeblich verbreitet werden. Das fällt dir nichts ein. Ein Herzchen. Guck mal, das sind nicht die Hasser, das sind die mit der Liebe. Ja, die organisieren die Liebe. Ja, genau. Da war doch irgendwie so ein Ding von, das, was in Amerika passiert ist, ne? Dass die Antifa hier Frieden durch Gewalt herstellt. Ne? Ja, genau. Ja. Piraten hier links unten in die Media, Verbot von dem Maizière ist ein Angriff auf freie Meinungsäußerung. Ja, toll, cool, ja, wow. Bei den Piraten sind es halt nicht nur die Jungen, sondern gleich alle. Ich meine. Aber kann es nicht sein, dass es unter den vielen liquiden Meinungsbildern bei den Piraten noch welche gibt, die das gutheißen? Können die das dann einfach so verkünden? Müssen die nicht erst? Also ich meine, alle fokussieren sich irgendwie darauf, dass es ja doch Meinungsfreiheit ist, als hätte Indymedia nie irgendwie was organisiert gehabt, was wirklich dezent illegal war, außerhalb von Meinungsfreiheit liegen würde. Ne? Darüber hinaus bietet sich der Minister damit dem rechten Rand an. Sag mal, seid ihr noch zu retten? Der möchte nur durchsetzen, was bei uns sowieso schon Gesetz ist. Was hat das damit zu tun, sich dem rechten Rand anzubiedern? Piraten. Naja, wenn du nicht mit jeder Zelle deines Körpers gegen rechts bist, bist du rechts. Also. Ja. aber es ist doch nur ein kleines linkes Nachrichtenportal. Genau, oh, ja. Wie süß, so klein. Oh, guck mal. Genau, die Größe macht es einfach logischerweise unmöglich für sie, kriminelle Aktivitäten zu betreiben. Wenn du schon mal von einem Drecks-Pekinesen gebissen worden bist, das tut auch weh. Nicht nur, wenn es eine Dogge macht. Ja, auf jeden Fall. Oh, es war doch nur ein kleines Springmesser. Es war doch kein großes. Dieser Angriff auf die Meinungsäußerung ist ein weiterer Skandal der autoritären Regierung. Sag mal, die wollen einfach irgendwie nicht, dass jemand was draus lernt, oder? Also ich meine, wenn man jetzt das nimmt und das weiter verwendet, um weiter aufzuhalten. Demokratisch sind die nicht. Das hat ja keiner gewählt und die stellen sich auch nicht zur Wahl. Liberal sind die auch nicht. Liberals get the bullet too. Freiheitlich sind die auch nicht. Ja. Nee. Und den gesellschaftlichen Rechtsruck weiter befeuert. Welcher gesellschaftliche Rechtsruck, verdammt nochmal? Alle Institutionen sind von linken Denkern besetzt. Alles, was nicht Mainstream ist, ist Rechtsruck. Super. Ich würde mich aufregen, wenn diese Webseite geschlossen worden wäre und Antifa keine Geschichte gehabt hätte von gewaltsamen Eingriffen und so Untergrabung vom Staat, ne? Wenn die das nicht hätten, wenn die keine so gewaltsame Geschichte hätten und hier auch nicht nachweislich was Illegales vorliegen würde, würde ich auch sagen, ja, hier Einschränkung der Meinungsfreiheit, ja. Aber bekanntlich wollen Antifanten nicht einfach reden. Wenn es jetzt nur gewesen wäre, hier Marxismus aktuell, wie viel Arbeiterkampf steckt im, was weiß ich, G20-Gipfel, dann ist es was anderes, wie wenn du schreibst, wie du Molotow-Cocktails baust. Ja, eben, und vor allen Dingen, also stellt euch einfach den Würstenkram, gegen den wir hier reden, vor. Stellt euch vor, die hätten irgendwie jeden zweiten Tag irgendwelche Gender-Kram, Computerspiele sind böse, so ein Zeug da irgendwie auf ihrer Kackseite irgendwie geschrieben. Wenn das alles gewesen wäre, dann wäre ich auch nicht dafür, dass die Seite verboten wird. Ja, BuzzFeed und Edition F und so und Missy werden ja auch nicht verboten. Ja, nee, eben, ja. Und hier wird halt eigentlich, hier wird halt einfach so ein Strohmann von der Webseite erstellt und der wird dann irgendwie so hier in Schutz genommen, ja. Da ist überhaupt nichts Gutes bei dieser Seite gewesen. Es ist gut, dass die jetzt irgendwie mal aufgelöst ist und mal schauen, wie lange es dauert, bis sich die Leute neu organisieren. Ja. Hakenkreuz-Urteil gegen Stürzenberger. Genau, also hier haben wir nämlich nochmal was zum Thema Meinungsfreiheit von der anderen Seite, ne? Wie schnell das geht. Hier hat jetzt jemand, der wohl auch vom Verfassungsschutz schon beobachtet wird, eine Strafe bekommen. Ist wohl noch nicht rechtskräftig, aber auf jeden Fall hat er ja den Islam als faschistische Ideologie bezeichnet und dies als Tatsache dargestellt. Und am Ende war ein Bild zu sehen, wo ein Mann mit einer Hakenkreuzarmbinde drauf abgebildet war. Ich denke mal, wahrscheinlich jemand, der dem islamischen Glauben zugeordnet werden kann. Und naja, aber gut, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, weißt du? Das ist dann natürlich auch das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Also wenn das wirklich greifen würde, ne? Also dann bin ich aber auch dafür, dass sie wieder damit anfangen, diese ganzen durchgestrichenen Hakenkreuze juristisch zu verfolgen. Weil das jemand, also ja, ne? Wie irre ist das denn? Ne? Dann müssen sie sich mal eins aussuchen. Entweder der Typ ist irgendwie böse, weil er behauptet, der Islam wäre faschistisch, was er dann wohl er nicht gut findet, ne? Aber dann kannst du ihn ja schlecht so, ja, aber du hast ein Hakenkreuz gemalt und ja. Ne? Das passt Mann, oder auch hier diese hier, das Gericht sah in der Veröffentlichung eine Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungen in Tateinheit mit dem, ach, das ist so, Beschimpfung von Religionsgesellschaften und Weltanschauungen, Alter. Das ist wieder der berühmte Paragraph 166 StGB, der mittlerweile auch so ziemlich in jeder einzigen Weltraumaffen-Episode vorkommt. Das ist der, der das ist neues Bingo-Feld jetzt hier. So betitelt ist, ja, genau. Und also die FDP will den übrigens abschaffen, den 166 StGB, zumindest steht das so im Wahlprogramm zur Bundestagswahl, dass ich mir jetzt nochmal genau angeguckt hatte, was da jetzt durchgekommen ist, jetzt die Woche über, weil wir letzte Woche drüber geredet hatten. So, das war jetzt das Gute zur FDP, da kommt nachher noch was Schlechtes, also beschwert euch. Aber man muss ja auch sagen, der Stern hat doch auch diese Woche ein Titelbild mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gedruckt. Warum ist das denn okay, wenn der Trump den rechten Arm hebt, aber nicht, wenn irgendwie eine Person eine Hakenkreuzbinde anhat, wenn ich einen politischen Standpunkt rüberbringen will? Ist doch auch irgendwie mit zweierlei Maß gemessen. Vor allem, warum erlauben wir überhaupt die irgendwie Verwendung von Che Guevara auf T-Shirts? Das ist ja auch so ein Symbol. Oder warum verwenden wir oder erlauben wir das, die Verwendung von Sichel und Hammer? Ja. Das ist ja dann genauso auf der Ebene wie ein Hakenkreuz. Ja, in Polen ist es ja verboten. Hm. Chomsky, Antifa is a major gift to the right. Ja, da hatte ich ja ein Zitat draus irgendwie diese Woche getwittert und da hat mich gleich unser ehemaliger SPD-Interviewpartner gefragt, wie ich denn dazu käme, jemanden von der Frankfurter Schule praktisch oder einen Hauptvertreter heute der Denkrichtung der Frankfurter Schule zu retweeten. Ich habe ihm ganz einfach geantwortet, könnte sein, weil er in dem Fall recht gehabt hat. Er sagt nämlich, dass hier die Antifa nur eine klitzekleine Bewegung am Rand der Linken ist. Und vor allem ist sie ein großes Geschenk an die Rechte und auch an die militante Rechte, weil sie ihnen nämlich eine gewisse Daseinsberechtigung gibt. Wenn die böse Schläger haben, dann dürfen wir das auch. Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, aber ich finde es interessant, dass selbst jemand, der wohl ohne Diskussion als durchaus links und nicht in dem Progressivismus nicht so sehr hinterfragend, wie Chomsky sagt, dass zum Beispiel das Blockieren von Talks, also wie Yiannopoulos in Berkeley oder Jordan Peterson in letzter Zeit öfter mal, dass das generell selbstzerstörend ist. Und das falsch ist. Also finde ich ganz interessant, dass selbst die Denker auf der eigenen Seite von der Antifa abrücken. Ja. Far right smear campaign against Antifa exposed by Bellingcat. Ja, da haben auf Halbchan, Paul haben sie Kampagne gemacht und wollten halt irgendwie Antifa beschmieren und Bellingcat, so eine investigative Gruppe, hat es herausgefunden, dass das der Fall war. Und darüber haben sie dann gleich mal einen Artikel rausgehauen, also Black Propaganda sozusagen. Das aktive Verteilen von Fake News. So. Das heißt, Halfchan ist keine ernstzunehmende Informationsquelle? Wer hätte es gedacht? Antifa, the anti-fascist handbook. What Trump said made the book seem even more urgent. Oh je. Oh je. Ja, ich habe jetzt selber bisher noch nicht in das Handbuch reingeguckt, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was drinnen steht. So halt. Das, was halt Antifa macht auf der Straße und dass es dazu ein Handbuch gibt. Und The Guardian ist ja so rein theoretisch Mainstream. So, weißt du? Und dass du dann von denen die Anleitung rausgehauen bekommst in einem Artikel, ist halt schon irgendwie, verwundernswert. So, also, ja. Ich fand das ganz interessant. Also. Ja, der Titel ist auf jeden Fall nett. View on censoring the internet. Necessary but not easy. Herzlichen Glückwunsch. Das Zensur des Internets ist nötig, aber nicht einfach. Ja, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich nicht Editorial, sondern Tutorial gelesen. Das würde eigentlich auch passen. Ich meine, weißt du, die Zensur kriecht langsam irgendwie an allen Fronten, weißt du, hast jetzt dann Editorial im Guardian, aber über Zensur, du hast den YouTube-Algorithmus, der den ganzen Videos demonetarisiert, kontroverse Sachen raushauen, du hast auf Spotify Leute, die geblockt werden, die von der Plattform ausgesperrt werden. Und irgendwie scheint mir das so, dass halt irgendwie auf allen Fronten überall laut gebrüllt wird, was man denn alles zensieren muss. Und irgendwie ist das einfach generell kein positiver Trend, wenn das überall gefordert wird. So, ich wundere mich immer, dass die Leute vergessen, so, dass die Methoden, mit denen du jetzt deine Feinde jetzt mundtot machst, dass das die Methoden sind, mit denen dann auch irgendwann mal gegen dich geschossen wird. Und da wundere ich mich irgendwie, warum glauben die beim Guardian, dass das eine gute Idee ist? Also, so, ich. Warum? So. Ja, was sagen die denn? Ja, dass Cloudflare halt den Daily Stormer nicht mehr hosten wollte und dass du halt bei Google und bei Facebook halt mittlerweile dann eine Verantwortlichen hast, der dann reagiert, dadurch, dass du halt in letzter Zeit recht viel Druck hattest aus der Politik, dass sie Sachen zensieren sollen und das ist halt der Trump-Regime. Also, ja, das ist aber absoluter Quatsch. Also, wenn ich hier lese von wegen in autoritären Ländern, ist Zensur des Internets viel kompletter und meistens unmöglich zu rechtfertigen und dann von wegen das Trump-Regime bewegt sich in die gleiche Richtung. Also ich glaube eher, das Mars-Regime bewegt sich in die gleiche Richtung. Ja. Regime. Auch geil. Ist ja, und ich kann immer noch nicht aufhören, mich zu fragen, ob so genau dieselben Artikel rauskommen würden, zumindest vom Ton her, vom Grundton, ja, wenn Hillary gewonnen hätte. Ja. So, würde das trotzdem so, würden so die Artikel kommen? Oder gäbe es da eine andere Zukunft? Zum Teil sicherlich, aber halt eben nicht mit dem Trump-Regime. Dann würde es wahrscheinlich dann nicht heißen, dass Amerika ein Problem damit hat, sondern würde es wahrscheinlich heißen, so, ja, wir haben jetzt die Frau gewählt und jetzt ist auch endlich hier, wird vorgegangen gegen die ganzen Rechten und so. Okay. When free speech becomes a political weapon. Ja, weil halt nur Konservative irgendwie für freie Rede sind, man das selten von den Linken hört. Und deswegen ist das nur ein Schlagwort und eine Waffe, um Minderheiten zu unterdrücken. Ja, oder wenn du halt... Universität. Ja, die Legitimität der Universität, die muss die Universität selber verteidigen. Also, ja, ich meine, wenn die so leicht wegzunehmen ist, ich meine, komm. Wenn das hier schon provozierend ist, sich irgendwie in Amerika fahren, irgendwie irgendwo hinzustecken. Mann, ey, warum können Leute nicht verstehen, dass einfach alle Ideen Ideen sind? Also, sie sollen existieren, aber einige Ideen sind besser als andere. Ich meine, oh, Mann, manche Ideen sollte man gar nicht ausführen, sondern zumindest nur mal denken, so als exotische Idee. Oder nicht in Praxis umsetzen, Mann. Was ist daran so schwer? Ich verstehe es nicht. Was ist so schlimm, wenn man sich zum Ziel gesetzt hat, die kulturelle Übermacht der linken Institutionen zu brechen? Das macht dich noch nicht zu einem Nazi, wenn du das Gefühl hast, linke Institutionen haben in deiner Gesellschaft mehr Macht, als sie sie haben sollten und als sie demokratisch irgendwie kriegen. Dann kannst du dich gegen die wehren, auch wenn du selber ein Linker bist. Du bist einfach jemand, der für die Freiheit ist und der gegen solche ausgekungelten Sachen hinter verschlossenen Türen ist. Ja. Vor allem geben Linke ja dir dann auch selbst die Waffe sozusagen dafür in die Hand, indem sie dir diese ganzen Power-Dynamiken und so zeigen und sagen, hier, wir werden unterdrückt und so. Dann kannst du hingehen und sagen, ja, jetzt seid ihr aber schon irgendwie deutlich stärker an der Macht, ja, jetzt unterdrückt ihr mich, ja. So. Und ja, damit legitimieren halt eben solche Argumentationen immer den Untergang der eigenen Gruppe. Das ist klar. Ja, aber wenigstens wissen sie, dass Kommunisten die liberale Linke auseinandertreiben. Die Kommis. Ja, das ist ein Nachtrag zu letzte Woche mit dem FDP-Ding. Das auch nochmal als Einzelvideo hochgeladen. Und es gibt halt, also das ist nicht nur in dem, also wir hatten ja letzte Woche festgestellt, dass das sogenannte Diversity Management im Wahlprogramm der FDP drinsteht und nicht nur da, sondern es gibt ja auch diesen Beschluss des Bundesvorstands der FDP von 2015, wo sie dann sich da jetzt für ausgesprochen hatten, damals schon dieses ganzheitliche, was auch immer es bedeuten soll, Diversity Management da zu pushen. Und hier ist irgendwie die Rede von der Charta der Vielfalt, was mir auch irgendwie sehr bekannt vorkommt. Also ich glaube, vielleicht haben wir da sogar mal drüber gesprochen, die beigetreten werden im Jahr 2013, also wahrscheinlich nach der Bundestagswahl. Und es geht halt eben darum, dieses Diversity Management halt gerade in der öffentlichen Verwaltung und so überall reinzupowern. Also bei der FDP heißt es hier natürlich wieder, dass man ja die Betriebe da nicht zu verpflichten will und da auch keine Bürokratie irgendwie aufbauen will. Aber der Staat soll es natürlich machen. Und man erzählt auch wieder die Geschichte davon, dass die gemischten Teams viel besser sind als die anderen. Genau, eine Säule der wirtschaftlichen Produktivität. Ja, genau. Also irgendwelche Pseudostudien aus USA haben die da auf den Tisch gekriegt und sich gedacht, ja, prima. Ja, aber das gibt doch logisch keinen Sinn, wenn beide die gleiche Arbeit machen. Warum sollten denn gemischte Teams besser sein? Ja, aber sie haben eine Studie darüber. Ah. Ja, auf jeden Fall. Aufgabe des Staates ist nicht, Diversity Management über die Regulierung zu verordnen. Vielmehr geht es um politische Moderation und um die Rolle des Staates als Arbeitgeber im öffentlichen Dienst. Ja. Also unter politischer Moderation könnt ihr euch gerne vorstellen, was ihr wollt, aber ich krieg da Ausschlag von solchen Worten. Politische Moderation von, also das Diversity Management wird dann gefordert in Firmen, in privatwirtschaftlichen Firmen. Und da brauchen wir politische Moderation. Und wenn ich sage Kulturmarxismus, Einfluss von Staat auf Private und Übernahme der Produktionsmittel, dann bin ich hier verwirrt. Weil ich weiß nicht, für mich hört sich das so an, als ob ein Staat zu weit greift und in die Privatwirtschaft eingreifen will. Also. Das ist so ein bisschen so, ach, wir können sie nicht direkt beeinflussen, aber wir können sie schon fragen, ob sie nicht Angst hätten, dass ihre schöne Firma, wenn sie zu sexistisch sind, Schaden nimmt. Ich glaube, eure Aluhüte sind euch zu fest am Kopf gewachsen, ja, weil die wollen eigentlich damit nur das Beste für uns, ja. Ich meine, wir brauchen halt einen großen Bruder. Wir brauchen Best halt Practices Zoma. Das halt hier verbreitet werden sollen. Kompetenzen müssen vermittelt werden. Hallo? Richtig, ja. Für und, das große Gute. Ja, und als ich das erste Mal Kompetenz so gehört habe in so einem Kontext, da war mir vom Gefühl her auch schon ziemlich mulmig, weil ich dann so dachte, so, das ist doch echt einfach nur so eine Worthülse für das, was du eigentlich gerne ideologisch in einem Mitarbeiter hättest. Und es macht es schwieriger zu verstehen, was du willst, als wenn du einfach klar rausgehst und sagst, was du willst. Und hier also in die Media hat ja im Endeffekt auch nur Best Practices verbreitet, rausgehen, Bullen schlagen und Kompetenz vermittelt. Wie baue ich dafür einen Molotow-Cocktail? Warum sind die also verboten worden? Ja, ist doch praktisch wie Diversity Management. Gab es ein bisschen politische Moderation von Seiten der Grünen halt? Oh je, Mini. Diversity in newsrooms has been bad for decades and it probably won't get better. Study suggests. For decades. Okay, dann sagen wir mal, wie viele? 50 Jahre? Dann gehen wir mal 50 Jahre zurück und schauen wir mal, wie viele ausgebildete Journalisten zum Beispiel in Mitteleuropa zu der Zeit eingewandert waren. Ihr Deppen. Ja, ne? Das Ding ist, ich habe neulich bei Council for Relationships einen Talk gesehen, wo es halt auch um Diversity im Journalismus ging. Und da hat auch ein Panelist gemeint, dass zwar sozusagen Diversität in Sache Hautfarbe und so, dass das zwar hochgegangen ist, dass du aber wesentlich weniger Leute dann zum Beispiel hast, die Quereinsteiger aus dem Militär sind oder die jetzt kein College von innen gesehen haben und einfach als Freelancer dazugekommen sind. Und er meinte, dass zwar die Diversität zugenommen hat, allerdings die intellektuelle Diversität abgenommen hat. Wie, also willst du sagen, dass wenn du Leute nach ideologischen Prinzipien mit aussortierst, dass du dann ideologisch Leute hast, die gleich sind? Was? Nee, komm. Nee, du. Nee, das glaube ich nicht. Kann nicht sein. Ja, außerdem würde mich auch mal interessieren, was diese Pledge jetzt da irgendwie war, ne? Weil wenn sie jetzt natürlich gemeint haben, es muss irgendwie 50-50 sein oder so, oder Lass es mal ein Viertel sein, das wäre ja auch schon viel zu viel, weil zumindest in Amerika gibt es ja irgendwie so um die 16% Afroamerikaner jetzt. Und hier, also hier hatten sie, glaube ich, irgendwas geschrieben von wegen so und so viele, dass sie sich auf die irgendwie bezogen hatten. Ja. Und ja, also ich vermute, dass das wieder irgendwelcher Quark ist, wo sie dann sich das irgendwie zu hoch rechnen, als es eigentlich sein müsste. Man wäre es nicht fair, anstatt Quoten einzubauen, zu sagen, dass wenn man schon sowas macht und der Staat irgendwie da die einzelnen Betriebe irgendwie da jetzt beeinflussen soll, dass man da hingeht und sagt, so, ihr habt jetzt denselben Job 10-mal zu belegen für jeden Job, ja, so 10 Stellen anzubieten. Aber das macht ja keiner, weil das irgendwie schwachsinnig ist. Nur seltsam. Natürlich haben wir mehr Geld als ihr, der arrogante Liebesbrief vom Deutschlandradio an die FAZ. Okay, was ist das jetzt schon wieder? Ach, das ist die FAZ hat sich über die Regierungsnähe von vielen Medien ausgelassen. Und irgendwer beim Deutschlandfunk hat sich dann berufen gefühlt, der FAZ einen Leserbrief zu schreiben, in dem genau das stand, so ungefähr, sie sollen bitte nicht neidisch sein. Na klar, würde man als gebührenfinanzierter Sender mehr Kohle haben, aber das wäre nun mal halt so. Und also mir geht es vor allem um die Arroganz, überhaupt so eine Scheiße. Also. Da äußert man sich besser nicht zu, weil wenn man sich so äußert, kann man sich auch gleich selber in den Arsch treten. Ja. Ihr Gibt es habt ja da nicht Auszüge euer, zu? ihr Gibt es habt da? das Geld der Gebührenzahler. Ja, aber die FAZ muss nicht dein Publikum sein. Ja, FAZ FAZ ist ist over. over. Ja, ich glaube Ja. schon. Oh Mann. Wenn es doch nur eine Konsumentenrevolte gäbe. Ach so, das war das. Das ist mir ein bisschen verschoben. Ja, das war der Tweet, den du vorhin schon erwähnt hattest. Ja. Genau. Zwei der links unten Betreiber gehören zu den Journalisten, denen bei G20 die Akkreditierung entzogen wurde, haben wir erfahren. Ja, und die Leute von Novo haben hier diese Woche dieses Ding hier bei Facebook geschrieben und auf jeden Fall gut hier dran ist dieses hier mit dem sexistischen Verhalten und so. Oh ja. Ne, wo sie hier schreiben, dabei sprechen wissenschaftliche Studien gegen die Vorstellung, dass Spiele gewalttätiges oder sexistisches Verhalten verursachen können. 2014 zeigten Spieler in der Gamergate-Kontroverse, dass sie bereit sind, ihr Hobby gegen politisch korrekte Moralapostel zu verteidigen. Gut so. Das könnte der bis dato beste deutsche Satz zu dem Thema sein. Ja. Was schon irgendwie traurig ist, ne? Danke, Novo-Argumente. Morgen ist übrigens der dritte Geburtstag von Gamergate für die, die sich schon mal irgendwie mit Kuchen und Sekt und so Ja. eindecken wollen. Angela Merkel zur Eröffnung der Gamescom am 22.08.2017. Ab geht's jetzt hier. Ja, ich dachte, das geben wir uns mal. Ja, Mann. Spricht jetzt oder ich fahre es ab. Ist das Hau ein rein. Automat oder ein Spiel, das der Bundeskanzlerin zusagen könnte? Sie jedenfalls hat heute die Spielemesse eröffnet und die Spielebranche am Wochenende dazu aufgerufen, Computerspiele stärker als Bildungsträger einzusetzen. Die öffentliche Anerkennung helfe, das Vorurteil abzubauen, es gehe bei Computerspielen nur um Gewaltspiele. Ja, das haben wir auch schon häufiger gehört in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, dieses Gerede von wegen, ja, das ist doch so gut in der Bildung und so weiter und so fort. Ich Ja, gut, weiß aber Gamification ist ja jetzt eine Sau, die sie seit 10 Jahren ungefähr durchs Dorf jagen, ohne dass bisher viel passiert wäre. Ja, aber Ja. speziell dieses Bildungsding, das ist, glaube ich, schon ziemlich auf dem Vormarsch jetzt gerade. Und Und vor hat die allem. nicht mal über so ein Projekt von Microsoft auch gesprochen? Microsoft war es, glaube ich, ne? Mit irgendwie so weltweitem Schulnetz und solchen Entwürfen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wir hatten es mal irgendwo gehabt, das war so ein Video darüber, dass hier mal irgendwie das Land, der Staat als Spiel behandelt werden sollte, als Gedankenexperiment und dann Ja, hier genau, das war haben die Leute gefragt. Niedersachsen. Das war die frisch neu gegründete Stelle für politische Bildung in Niedersachsen. Ja, ne, da kommt sowas bei rum, ne, toll. Ja. Ach. Ja, genau, und vor allen Dingen auch so nach dem Motto, nee, Spiele sind nicht nur schlecht, die sind auch gut für die Bildung. Wo ich mir denke, naja, Reicht das nicht, wenn die Spaß machen so? So reicht auch schon Ja, aus. reicht es nicht, wenn sie einfach nur Stress abbauen und du danach irgendwie ein gutes Mitglied der Gesellschaft bist, ohne dich in Drogen zu verlieren, so. Ja, ansonsten müssen wir doch eigentlich auch mehr Schachfußball gucken oder so, also oder Schachboxen. Nicht nur dieses leere Rumgebolze, sondern auch was mit Inhalt, wo die Leute was lernen. Ja, aber Ne? das ist ja gut für Vielleicht die könnte Integration, wie sie immer wieder erzählen. Bei jeder Ecke irgendwie müsste man erst eine Matheaufgabe lösen und vorm Freistoß irgendwie ein Gedicht auswendig lernen oder so. Oder ein Schreiben. Ist ja, oder das? Computer und Videospiele sind aus dem Alltag längst nicht mehr wegzudenken. Sie dienen der Unterhaltung, aber sie können genauso Begeisterung für Wissenschaft und Technik entfachen. Und das eine muss das andere ja auch nicht ausschließen, ganz im Gegenteil. Und deshalb gibt es auch noch sehr viel Potenzial für das spielebasierte Lernen. Denn wir wissen, gut 2 Drittel der jungen Leute beschäftigen sich regelmäßig mit digitalen Spielen. Und das Smartphone ist dabei das am häufigsten genutzte Gerät. Ja, Casual-Kram halt. Filthy Casuals. Ich weiß gar nicht, wie groß der Anteil daran bei der Gamescom ist. Gibt es da viel Handyspiele? Ich glaube eher nicht so, oder? Nee, die richtig großen Stände sind eher von den üblichen Verdächtigen Ubisoft, EA und so. Vor Also. allem, ja, vor allem sind auch wirklich Candy Crush-Spieler doch eigentlich die wirklichen Gamer, ne? Auf jeden Fall. Das sind da, weißt du, Candy Crush Streamer auf Twitch. Also, die haben ja prinzipiell auch die Branche groß gemacht. Und bei Candy Crush würde ich mir jetzt wünschen, dass jedes Mal, wenn du dann 4 Bonbons in der Reihe kaputt machst, dass dann ein Satz kommt, wie zum Beispiel in einem Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Das fände ich gut. Ja. Es ist natürlich klar, dass wir auch hier ein hohes Niveau des Schutzes von Kindern und Jugendlichen brauchen. Und wir müssen darauf achten, dass Spiele-Apps auch den Anforderungen des Datenschutzes natürlich genügen. Aber hier können wir sagen, dass die Stiftung Warentest und das Kompetenzzentrum von Bund und Ländern für den Jugendschutz im Internet auch Schwachstellen immer wieder aufzeigt. Aber ob jung oder alt, in der Schule, in der Arbeit oder Freizeit, wir alle brauchen Informationen und Medienkompetenzen, um uns in der digitalen Welt, die sich auch jeden Tag nochmal ändert, zurechtzufinden. Wir müssen. Ja. Ich meine, Allgemeinplätze. die digitale Welt verändert sich so schnell. Morgen schreibt man Facebook mit 3 O. Weißt du, Das sieht für mich so aus, weißt du, als ich meine, Merkel hat ja vor ein paar Jahren den Begriff von Neuland eingeführt. So, Internet ist für uns alle Neuland. Und jetzt sieht es aus, als hätte sie jetzt gerade irgendwie so eine kleine Hütte auf dem Neuland gebaut, was sie da für sich entdeckt hat. ja, aber du weißt ja nicht, morgen ist 1 vielleicht schon 0, 0 ist 1 und 0110 ist Willst du mir sagen, dass dann 0111. vielleicht der Hintern von 2B dann anders aussehen könnte? Der soll dann mich mehr bilden über geopolitische Beziehungen in Syrien oder wie? So, ich kann nicht einfach Unterhaltung haben. Nee, Warum nicht auf Laras Brüste irgendwie die Welthalbkugeln drucken, damit die Leute noch beim Draufstarren Geografie lernen können? Ich finde es auch wichtig, dass keine Firmen meine Daten haben dürfen, sondern nur der NSA. Also weißt du, das finde ich wichtig, dass da meine Daten schon gut aufgehoben sind. Oh, einfach so ein Ja, Spiel, bei genau. dem. Amerika ist unser großer Bruder und die wollen nur unser Bestes. Genau. Einfach so ein Spiel, bei dem du den Staatstrojaner spielst. So. Da musst du immer dein Pferd zu den Leuten schieben und dich drin Genau. verstecken. Ja. Oh Gott, Alter. Nee, komm. Wir müssen bei der digitalen Bildung insgesamt einen Sprung nach vorne machen. Und es gibt dafür im Übrigen auch keine Altersbegrenzung. Das ist wirklich lebenslanges Lernen im wahrsten Sinne des Wortes, wobei es den Jungen leichter fällt als den Älteren. Das heißt also, digitale Was ist denn Bildung zu das für ein stärken, zählt zu den verkackter Handlungsfeldern. Ageismus? Das geht ja wohl gar nicht. Ja. Ich meine, ich lerne auch jeden Tag Neues über die Informationstechnologie und vielleicht besser als junge Leute, Angela. Ageismus. Die wir uns auch bei unserer digitalen Agenda innerhalb der Bundesregierung vorgenommen haben. Und dabei geht es um die wichtigste Ressource unseres Landes, das Wissen und das Können von Leistungsträgern unserer Wirtschaft. Und um die Digitalisierung der Wirtschaft weiter voranzubringen, braucht es natürlich immer wieder branchenübergreifende Kooperationen. Dafür haben wir auch die Plattform Industrie 4.0 eingesetzt. Oh, wie unglaublich originell, Angela. Industrie 4.0, das klingt nicht, als wäre es aus irgendeinem Funktionärshirn gekrochen. Das ist die vierte Internationale jetzt wahrscheinlich. Was ist mit den anderen drei passiert, die vorher waren? Abgebrannt, im Sumpf versunken. Ich finde, Industrie 4.0 ist sowas Hirnverbranntes, da können nur die Deutschen draufkommen, Alter. Weißt du, Industrie 2.0 finde ich ja schon beschissen, aber Industrie 4.0, Alter. Boah, kannst du dir vorstellen, so einen Patreon-Account für den Markt? Wir in ein paar Jahren dann über Industrie 26.0 sprechen? Oder geht es irgendwann noch vorwärts? Nee, dann wird dieser Trend, der auch bei Videospielen ist, kommen. Wenn wir dann so bei irgendwie 5 oder 6 angekommen sind, werden wir einfach die Zahl weglassen. Dann ist das so ein Reboot. Dann heißt es nur noch Industrie oder was? Ja, genau. Nee, Industrie Plus. Dann wird von der Industrialisierung die Rede sein, ja. Industrie Plus X. Wer in der Spielebranche ist, kann morgen vielleicht seine Kenntnisse auch in neue Anwendungen und Geschäftsfelder der Industrie einbringen. Es gibt also eine Vielzahl von Synergien zwischen den einzelnen Branchen und diese gilt es auch zu nutzen, um den Standort Deutschland insgesamt zu kräftigen. Also es ist sicherlich nicht nur eine Frage von Geld und Know-how, bei digitalen Spielen in neue Dimensionen vorzustoßen. Technisch anspruchsvolle Online-Spiele setzen einen entsprechend leistungsfähigen Internetzugang natürlich voraus. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite die Förderung derer, die als Spieleentwickler da sind, aber sie brauchen eben auch ein Umfeld, denn ihre Spiele sind komplex und mit 50 Megabit pro Sekunde kommt man wahrscheinlich noch nicht so weit, wie man eigentlich bei ihren Spielen sein soll und nichts ist dramatischer. Das kann man gut verstehen, wenn man spielt. Ja, also auf jeden Fall mit dem Handy hast du da, glaube ich, keine Probleme, Angela. Ja, also du weißt, der Hauptspieler, die zocken am Handy Candy Crush und die brauchen 50 Megabit pro Sekunde, nee, damit sie auch das Candy nicht hinbekommen. Die 50 Megabit reichen nicht, hat sie gerade gemeint. Und mit 50 Megabit pro Sekunde kommt man wahrscheinlich noch nicht so weit, wie man eigentlich bei ihren Spielen sein soll und nichts ist dramatischer. Das kann ich gut verstehen, wenn man spielt und das geht nicht voran, nicht weil man nicht kann, sondern weil einfach nicht durch die Leitung kommen. Also das. Oh mein Gott. Könnt ihr bitte meine Großmutter von der Bühne abholen? Oh mein Gott. Gott, bitte, nein. Mutti feels your pain. Mutti feels your pain. Omi, wir sollten sie ab jetzt Omi nennen. Opex hat recht. Ich meine, es ist so niedlich. Es ist so niedlich. Sie gibt sich so Mühe. Und ich weiß, sie meint es gut. Ja, sie, oh mein Gott. Oft ist es so, dass bei zu niedrigem Durchschnitt der Datenleitung sich die Daten an den Schnittstellen knubbeln und wubbeln, bis keine Daten mehr durchkommen. Und dann muss man natürlich. Oh Gott. Oh Gott. Da musst du halt so ein Tuch nehmen, ein bisschen Spucke drauf und dann die Daten damit abwischen. Du musst einfach die Leitung kurz die Daten abhalten, reinpusten. Ja, du musst reinpusten, wie bei so alten Cartridges, ja. Einmal auf die Daten draufspucken und dann langsam einführen, aber nicht zu schnell, sonst tut's weh. Mit Spucke geht's, ja. Aber auch wie sie so tut, als wüsste sie, wovon sie redet. So. Und ja, das kann ich mir vorstellen, dass das denn als Spieler, also das ist ja das Schlimmste. So. Ich habe zwar noch nie ein Computerspiel gesehen, aber ja doch, hier beim Rundgang mal aus dem Augenwinkel, aber. Ja, wahrscheinlich, wenn sie immer, wenn sie die amerikanische Botschaft in Berlin besucht, dann sitzen die ja wahrscheinlich auch alle und sagen, oh Mann, Angela, es dauert immer so lange, bis ich die ganzen Bundestagssachen hier runterlade. Könnt ihr euch nicht mal eine schnellere Verbindung holen? Dann stellt sich irgendwann so in 30 Jahren raus, dass Angela irgendwie Microtransactions erst richtig gepusht hat hier, weil sie so viel Geld reingelegt hat. Sie hätte das viel, also so ein richtig guter Coach hätte ihr doch einfach ein paar Sachen beibringen können. Dann wäre sie auf die Bühne gekommen und hätte gesagt, so, ich habe gestern hier das erste Mal SuperUnknown Battlegrounds gespielt und hab gleich in meiner ersten Runde irgendwie gewonnen und was weiß ich, irgendein. Die Noobs am No-Scopen gewesen. Genau, halt, dass es wenigstens so ein bisschen überzeugend rüberkommt, aber dieses, ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Kannst du dir auch vorstellen, wie es ist, wenn man arbeitslos ist, Angela, oder von Hartz IV leben muss. Kannst du dir auch alles super vorstellen. Du weißt es halt nur nicht. Deswegen kannst du weiter so eine Politik machen, wie du sie machst. Ist doch schön. Sie meint es doch nur gut, hallo. Verstehe ich gut. Deshalb ist für uns eine der großen Prioritäten der Ausbau von Breitband, und zwar nicht nur bis 50 Megabit pro Sekunde. Was, sondern der Ausbau von Breitband? Da haben die sich so angestrengt, denen irgendwie die Förderung zu entziehen. Jetzt will die das ausbauen. Hat sie wirklich Breitband gesagt? Nein, Breitband. Nein. Breitband, ne? Gleich hinein. Und das wird in den nächsten Jahren auch passieren. Meine Damen und Herren, wir wollen auch das digitale Europa entwickeln. Was ist das jetzt? Was bedeutet das? Das digitale Europa. Ja, weil das richtige, ist einfach nur ein Gimmick. Was willst du eigentlich? Das analoge Europa geht kaputt. So, wir machen jetzt das digitale Europa. Du spielst dann so CSGO und dann kommt so in dein virtuelles Europa so ein virtueller Flüchtling rein und will Geld von dir. Ach komm, nee. Wir schreiben gerade an der Unterroutine für Brexit, damit das digitale Europa da... Digitales Europa. Damit das Foto realistisch wird. Oder? Ja, genau. Das wird dann wie Google Earth, nur mit Europa. In Europa ist von allergrößter Bedeutung. Wir können vielleicht auch Kooperationsprojekte dann in den Anwendungen hinbekommen. Und wir wissen natürlich als Bundesrepublik Deutschland nicht nur, was die Förderung von Entwicklern von digitalen Spielen anbelangt, sondern insgesamt in der digitalen Welt sind wir noch nicht an der Spitze. Nicht nur 2/3 der jungen Leute, sondern jeder zweite Bundesbürger spielt bereits digital. Dann sollte er auch seine Dienstleistungen mit dem Staat gerne digital abwickeln können. Und die andere Hälfte müssen wir noch gewinnen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Naja, wenn du gut bist in CSGO, dann solltest du auch das Recht haben, mit 15 online wählen zu gehen. Also komm. Irgendwie, die Großteil der Bevölkerung besitzt Führerscheine, deswegen müssen wir Autokinos subventionieren. Oder was? Ja. Warum haben wir die denn abgebaut in den letzten Jahren? Nee, Drive-Thru. Nicht alles machen, weil es geht. Nee, wir brauchen Drive-Thru-Bürgeramt. Ja, genau. Und ich meine, das ist nicht irgendwie mit dem Laster. Ne? Das wäre dann so, dass das deutsche Bürger einmal eins. Das wäre aber dann wirklich so zum Wählen. So. Bezahlst 1 Euro, kannst eine Stimme haben. Bezahlst 2 Euro, hast 2 Stimmen. Yay. Nee, musst du farben, die Stimmen. Achso. Erstmal ein bisschen grinden, so, bevor du vollwertiger Staatsbürger bist. Dann gibt es da auch so einen RNG-Effekt mit, weißt du, so Random Number Generator. Die freudig ist auf diese neuen Entwicklungen und deshalb ist die Gamescom sicherlich ein herausragender Ort, um zu zeigen, welche spielerischen Möglichkeiten, welche kreativen Möglichkeiten wir haben, die Welt zu entdecken. Ja, gut abgeschnitten auf jeden Fall. Auch gut abgelesen, hat Mutti schön gemacht. Also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeiten, die Welt spielerisch zu entdecken. Das ist wie bei Caillou, Alter. Komm doch und spiel mit mir, ich bin schon groß in 4. Ja, so, Frau Bundesfrauenministerin, schauen Sie mal hier in die Kamera. Ja, hier drüben, genau hier. Und jetzt gucken Sie mal ernst, es geht um Hate Speech. Ernst, aber nicht so psychotisch, gucken Sie mal ernst. Ja. Ach, scheiß drauf, weniger psychotisch wird's nicht. Scheiß drauf, mach ein Foto, jetzt ab geht's, Feierabend. Mittagspause. Was kostet wohl so ein Stand auf der Gamescom für irgendeine dämliche NGO, die keiner braucht? Die 5. Kolonne der Marxisten. Hast du nicht verstanden? Die bauen hier gerade das digitale Europa aus, ja? Hast du es? Keine Meinung ist ein Spruch, wie Kommunisten sind keine Menschen. Finde ich so. Weißt, das erlaubt es dir dann, dass du Sachen machen kannst, die du vorher hättest nicht machen können. Weißt du? Ja, vor allem, da sind wir auch nochmal an einem Knackpunkt von der Indie-Media-Diskussion im Endeffekt. Wenn du nämlich sagst, Hass ist keine Meinung, dann gilt das halt auch für Indie-Media. Und dann müssen nicht die gleichen Leute, die ganze Zeit rumjammern und Sprechverbote für Rechte oder Konservative fordern oder Hate Speech schreien, wenn irgendjemand ein bisschen frech ist, dann müssen die nämlich eigentlich auch klatschen, wenn in die Media zugemacht wird, weil da gab es jede Menge Hass auf Nein, Menschen. Nein, das war alles Liebe. Das ist alles Liebe. Wenn du vorher die Leute verleumdest, dann ist es Liebe. Ich bringe euch Liebe. Die Leute haben ja auch eigentlich einen Beitrag zur Gesellschaft geleistet, so, ne? Die haben ja dafür gesorgt, dass du weißt, wie du Molotow-Cocktail bauen kannst. Zumal, also, aber ich mich frage, was genau ist so schwierig am Molotow-Cocktail bauen? Keine Ahnung. Hatte bisher immer diesen vermessenen Eindruck, wenn ich mal einen brauche, weiß ich ungefähr, wie es geht. Aber wenn man ja wirklich eine Anleitung braucht, dann habe ich mich da wohl mein Leben lang getäuscht. Die jungen Leute brauchen heute eine Anleitung. So ein Video-Tutorial, so ein Unboxing von einem Molotow-Cocktail, so tolle, lustiger Musik, so. Ja, auf jeden Fall, jetzt kommt ein Blick hinter die Kulissen der sexistischen, kreativen Spiele-Community. Ich finde aber auch schön, dass du gleich zum Einstieg schon so ein tolles Standbild getroffen hast. Von unserem Bundesfrauenministerium. geblieben. Ja, mein Highlight war im Grunde genommen schon ein bisschen reinzugucken in die nächste Generation, in die Spielegeneration, die noch nicht auf dem Markt ist. Die neueste Generation von Hass und Frauenverachtung und so weiter. Danach musste sie sich erst mal hinlegen und erstmal entspannen wegen dem ganzen Hass. Ja. Alles zu wenig divers auch. Oder war da gerade ein wertvoller Schwarzer auf dem Display? Die Spielegeneration, die noch nicht auf dem Markt. Ja, ein richtiger Mensch, kein böser weißer Mann. Das wertvoll, ca. 220 Millionen oder so. Hm? Das ist voll kreativ von der kreativen Spiele-Community, da so einen von diesen total exotischen Leuten reinzustellen. Ja, vor allem auch total kreativ, die 58. Auflage, ich nehme mal von dem Logo da oben an, dass es FIFA ist, die 58. Auflage vom immer gleichen Spiel zu machen, ja, auf jeden Fall, coole Sache. Das ist auch voll kreativ, ja. Sich weiterentwickelt. Ich riech Sarkasmus. Ja, und auch zu sehen, wie kreativ. Oh, hier, guck mal, der übelste Sexismus. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben sowas Sexistisches gesehen. Ja, wie der Typ da rechts manspreadet, ne? Ist schlimm. Hashtag Aufschrei, aber Aufschrei. Der aufschreiste Aufschrei aller Aufschreie. Den erwarte ich. Der aufschreiendste Aufschrei. Die guckt wie dieses gequälte Grinsen-Emoji. So. Oh Gott. Ja, aber keine Ahnung, ich meine, was soll das jetzt sein? Das ist jetzt wahrscheinlich mal wieder Freiheit oder so, ne? Weil da ja kein Male Gaze irgendwie, die gucken da ja gerade nicht hin oder so. Hat sich die Frauenministerin ja da vorgestellt. Naja, gut, aber wir hatten ja genug Vorkommnisse in Amerika, wo es darum ging, dass Cosplayerinnen zu sexy oder sonst irgendwas kritisiert worden sind und Male Gaze. I'm creating art, stop objectifying me! Ja. So, Twitch. Nobody objectified you, Brianna. Weißt du, Twitch-Streamerinnen, die auf ihrer Webcam so anstatt ihrem Gesicht ihren Ausschnitt zeigen. Ja, voll ernstzunehmendes Gamer Girl. Ja. Ja, also ich frage mich echt, warum die das da reinschneiden in ihren komischen Film. Keine Ahnung, um zu zeigen, dass sie, keine Ahnung, tolerant ist mit den Leuten, die sie hasst oder so. Aber nee, die hasst sie ja nicht, ne? Das ist nee, ich denke mal, das ist dann wohl wirklich wieder Freiheit so. Weil. Freiheit und Ausdruck der eigenen Persönlichkeit oder so. Nur wenn es Männer gut finden, dann ist es halt falsch. Freiheit, Freiheit. Ja. Danke. Die Community ist. Das ist schon spannend. Ja, Online-Spiele bergen natürlich ein paar neue Gefahren, also vor allen Dingen dann die Kommunikation untereinander mit wildfremden Menschen, wie auch bei Facebook oder bei anderen sozialen Netzwerken, neigt die Menschheit irgendwie ein bisschen dazu, wenn sie einigermaßen anonym ist, irgendwie gemeiner zu werden, und das ist in Online-Spielen definitiv auch der Fall. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ich finde das ganz furchtbar, aber diese durchgehenden Beleidigungen, die dann teilweise bei Online-Spielen passieren, ich glaube, die kriegt man nur durch irgendwie eine Erziehung weg, schon von Anfang an, die auf Respekt basiert. Oh mein Gott. Demokratie leben. Mr. Pete Smith, bitteschön, okay, Statistiken kamen raus, die eben das untersucht haben, ja, und da kam raus, dass eben Leute, eben wenn sie nicht anonym sind, ja, gewaltsamer werden in ihrer Sprache, ja. Och, Mann. Ja, es ist halt wieder so dieses 0815-Gebrabbel. Ich meine, warum, weißt du, der Typ beschwert sich über das, dass er jetzt eine Lizenz braucht zum Streamen, und dann macht er sowas, ja, bekommt er da mal Karten und Süßigkeiten dazu, damit er das sagt. Ja, den haben sie jetzt schon eingespannt, auf jeden Fall, ja. Das ist auch geil. Ja, aussieht Süßigkeiten. Es ist auch geil, dass da jemand mit einer Kamera rumrennt, sich jemand ein Skript überlegt, dann Leute interviewt und das ganze unglaubliche 28 Aufrufe bekommen hat. Also, 28. Best. Naja, bei uns kriegt es dann also schon mehr. Also ich finde das Video als kontrovers. Ja, darf ich das jetzt melden? Darf das jetzt auf so eine Liste kommen, wo das niemandem gezeigt wird? Ich glaube, das ist Hassrede auch. Ja, was der betreibt, ist Hassrede, Mann. Ich glaube, da muss man dann irgendwie vor allen Dingen ansetzen. Und das ist einer der Punkte, die ich tatsächlich gerade auch im Gespräch angesprochen habe, wenn es da mal Bedarf gibt. Wir stehen auf jeden Fall gerne zur Verfügung, um da ein bisschen zu versuchen, die Medienkompetenz zu verbessern im Land. So ein Zufall. Du bist also einer von den Leuten, dem man Geld geben sollte, ja. Medienkompetenz, Alter. Gibt es da nicht irgendwie so eine Pille für, so Viagra heißt die? Dann ist deine Kompetenz viel besser. Sind deine Medien wieder ein bisschen größer, ja. Ja. Vor allem Medienkompetenz, was ist das für ein Scheißwort, Alter? Ich glaube, das beim Viagra war Mädchenkompetenz, was der OPEX meinte. Oh. Ja, aber weißt du, dann gehst du auf Infowars.com und sagst, oh mein Gott, die Regierung tut mir Chemikalien ins Wasser. Und Medienkompetenz hilft dir dann zu verstehen, dass manche Sachen nicht unbedingt wahr sind, die im Internet stehen oder was. Ja. Das ist, so ja, das ist wahrscheinlich so, wie was du bei den Katholiken hast, wenn du gebeichtet hast. So, dann hast du Medienkompetenz. Ich glaube, die Leute meinen eher mit Medienkompetenz gesunden Menschenverstand und sind aber irgendwie zu eitel, das so auszudrücken. Ja, für gesunden Menschenverstand kannst du keine Coachings, Tutorials und Grants vom Bundesministerium kriegen. Ja, also einfach guter Mensch sein und so, ne. Irgendwie einstecken und weniger austeilen und so. Nee, das kann man so Leuten nicht einfach sagen. Man muss da irgendwie das Geld mit rausziehen. Bist du so ein Jesus-Freak? Jesus-Freak? Ja, Jesus ist dein Freund. Jesus ist dein Kumpel. Ja, das ist auf jeden Fall, so ist das hinter den Kulissen der kreativen Spiele-Community. Da regen sich die Leute darüber auf, dass irgendwelche Leute, die irgendwelche Spiele spielen, sich da gerne ein bisschen necken und so. Ja, toll. Darf ich jetzt in CSGO nicht Zucker Blät sagen oder was? Nö, verboten jetzt. Nicht cool. Super. Medienkompetenz ist das A und O in diesem ganzen Bereich. Das betrifft die Kinder und es betrifft auch die Eltern. Also Eltern müssen wissen, was ihre Kinder da machen. Das heißt, wir müssen die Eltern gut beraten. Da ist das Familienministerium schon sehr aktiv. Das werden wir weiter tun. Und natürlich müssen wir die Medienkompetenz von Kindern oder Usern dann eben auch weiter verbessern. Welchen Einfluss haben Spiele auf die Jugend? In erster Linie sollten sie die Jugend unterhalten. Das sehe ich genauso wie bei unserem Channel. Also Spiele machen einfach Spaß, machen und bringen einfach gute Laune. Aber die Einflüsse gehen, glaube ich, mittlerweile ein ganzes Stück weiter. Spiele können ja auf alles Mögliche vorbereiten. Spiele können Bildung weiterbringen, können Bildung vermitteln, können auf vieles vorbereiten. Also ich glaube, das geht schon viel weiter. Ja, ich würde einfach einen Punkt machen nach dem ersten Kram, den er gesagt hat, der vernünftig war, und den Rest hätte ich mir einfach gespart. Fertig, ja. Was ich auch nicht so ganz verstehe, warum schwadronieren die alle von Games für Bildung, wenn man sich mal so anguckt, wo Edutainment-Titel rumdümpeln von den Verkaufszahlen, weiß ich nicht, ob das so eine große Masse interessiert. Das hat halt irgendwie für mich so einen Nachgeschmack von so christliche Videospiele. Irgendwie so, das ist irgendwie, das ist so irgendwie, die versuchen auf diesen Trend aufzusteigen, um Geld zu machen und ach. Wenn ich da gerade Anno im Hintergrund sehe, das ist ja gerade der Witz, dass du halt bei Spielen, gerade wenn du nicht den Zeigefinger hebst und nicht sagst, so, wir lernen jetzt mal zusammen, dass du durch ein Spiel wie Anno was lernen kannst, über Zusammenhänge, Wirtschaftskreisläufe etc. pp. Ja, aber eben, weil es nicht mit dem Knüppel dir reingewürgt wird, schmeckt es auch. Aber das, was die wollen, ist, dass halt dann nach jedem Zug noch eine kurze Doku über irgendwas läuft oder ja, auf jeden Fall mehr schulisch als spielerisch. Und das funktioniert mit der Zielgruppe einfach so nicht, glaube ich. Ja. Geht schon viel weiter. Unser Jugendschutzrecht steckt noch ein bisschen fest, fast im letzten Jahrtausend, würde ich sagen. Und wir brauchen dringend Regelungen, die die Realität heute abbilden. Also wenn man da gute Regelungen findet und auch die Industrie sich gut aufstellt, dann kann die deutsche Spieleindustrie da sehr von profitieren. profitiert auch sowieso schon von Dingen, meine Fresse. Ja, das war vor allem. Blablabla, Allgemeinplatz, blablabla. Die komplette Null-Aussage. Also da möchte ich dann doch schon gerne wissen, was sie denn damit meint, mit diesen Regelungen irgendwie. Und vor allen Dingen, warum das Jugendschutzrecht in Deutschland ist das Gespött der ganzen Welt, also zumindest der westlichen Welt. Was Videospiele angeht, mit diesem, nee, das muss alles grünes Blut sein und so ein Quark, ne? Also. Ja, gut, das ist ja nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Ja, aber auch dann ist es ja eigentlich verkehrt, wenn sie jetzt meint, das wäre stecken geblieben. Dann ist es ja auch nicht stecken geblieben. Und vor allen Dingen, ja, das Jugendschutzrecht in Bezug auf Computerspiele hängt im letzten Jahrtausend oder was sie irgendwie gesagt hat. Ja, weil es Computerspiele auch schon so lange gibt, ne? Ja, natürlich. Ja, gut, im letzten Jahrtausend gab es schon Computerspiele. Ja, die Chinesen, die haben ja diesen C64-Indizierungen und so weiter. Also. Ja, gut, wenn man das so sieht, dann schon. Ja. Das erste Computerspiel war eigentlich... Ich hatte jetzt eher so 1000 Jahre zurück im Kopf, aber ja, das ist natürlich auch richtig. Mann, oh Mann, oh Mann. Warum können die Leute nicht einfach, Leute, die Spiele spielen wollen, einfach in Ruhe lassen? Ich meine... Du willst ja auch nicht irgendwie. Darauf kriegst du jetzt die Antwort von Matthias hier. Matthias sagt: Heil Diversität. Vielfalt in Videospielen. VVV, Prinzip hier. Die sollen einfach alle weggehen, Mann. Die meisten Videospiele sind immer noch männlich, weiß, heterosexuell geprägt. Wer Diversität fordert, erhält wütende Proteste. Eigentlich, also als ich einfach nur den obersten Teil davon gelesen habe, habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich einfach mal zum Spaß zur Polizei gehen und den Typen anzeigen für Volksverhetzung und einfach mal gucken, was dabei rumkommt, weil ich weiß nicht. So, ich fühle mich jetzt hier diskriminiert. Meine Menschenwürde wurde... Du kannst doch einfach sagen, deine Weltanschauung, ja? Nee, meine Menschenwürde wurde angefasst an der Stelle, wo es weh tut. So. Und jetzt will ich, dass der Kreienbrink sich dafür zu verantworten hat. Finde ich gut. Es ist 3 Jahre, nachdem Gamergate aus der Taufe gehoben wurde, zum Anlass der Gamescom doch noch ein Nachzügler zu den Gamers Are Dead-Artikeln erschienen, weil im Endeffekt ist dieses Ding nichts anderes. Es werden die gleichen beschissenen Vorurteile verkauft. Er selbst habe die Arschkarte gezogen als leidenschaftlicher Gamer, Person of Color und Queer, da kannst du eigentlich gleich deine Konsole verkaufen. Ja, genau, das ist ja nicht so, dass das ein ganz eigener Markt ist, aber wenn man da was produziert, ja, die Leute dann einen anschreien davon hier, wie kannst du nur und es ist nicht queer genug und was soll das? Du kannst deine Konsole verkaufen. Ich habe noch keine Konsole gesehen, wo ich vorne mein Geschlechtsteil dran halten musste, damit das rausfindet, ob ich queer oder... Color oder was auch immer bin. Du musst deine Konsole verkaufen, um dir einen richtigen Computer zu kaufen, du scheiß Person. So. Eben. 47% aller Spieler in Deutschland waren letztes Jahr Frauen. Ja, der übliche Scheiß. Vielleicht sollte man auch einfach nur den Hubschrauber betanken für den Kulturmarxist. Weißt du, ich keine Ahnung. Ich weiß so. Es ist Frauen einfach werden in Online-Spielen häufig sexistisch beleidigt. Laut einer Umfrage aus dem letzten Jahr ist das ungefähr 75% der Teilnehmerinnen schon mal passiert. Umfrage aus dem letzten Jahr ist jetzt ein bisschen nebulös. Wäre schön, wenn ich irgendwie eine Quelle hätte. Aber ich wette, da würde ich nur wieder einen Haufen Fehler in der Zusammenstellung der Umfrage finden. Ja, 9 von 10 Aktivistinnen sagen, ja, unser Aktivismus ist wichtig. Besonders durch die sogenannte Gamergate-Bewegung werden marginalisierte Menschen, besonders Frauen, online belästigt. Ja? Damit ihr euch das mal endlich aufschreibt, wie das mit Gamergate ist. Das wird irgendwann in irgendwelchen Geschichtsbüchern drinstehen. Irgendwann. Die Bewegung fand 2013 ihren Ursprung. Falsch. Oh Gott. Wie schlecht ist das denn? Das habe ich gar nicht bemerkt. Die kämpfen aber eigentlich gegen alle gefühlten Anflüge von politischer Korrektheit in Videospielen. Denn Studien bestätigen immer wieder, dass Frauen in Videospielen oft sexualisiert dargestellt werden. Was ist daran das Problem? Eben, was ist das Problem? Also ich kann selber eine Studie ganz schnell machen und sagen, in Parfumwerbungen werden Männer oft sexualisiert dargestellt. Trotzdem. Oder in Pornos. Da werden Frauen auch sexualisiert dargestellt. Und oder bekommen Männer. Sogar mehr Geld als Männer. Hallo, Männer werden in Pornos weniger bezahlt als Frauen. Was ist denn da los? Hallo? Jede marginalisierte Person hat inzwischen wohl schon gelernt, mit dem Fakt umzugehen, wie sie in westlichen Videospielen behandelt wird, schreibt Robert Young. Ich meine... Ja, in saudi-arabischen Videospielen ist das viel besser für queer Leute. Weißt du, früher wurden Leute als Gegenstände verkauft, weil sie eine andere so Abstammung hatten. Ne? Und heute ist es so, dass die einfach nicht digital vorhanden sind. So. Toll, Alter. Sein aktuelles Spiel etwa The Tea Room behandelt die Geschichte öffentlicher WCs, in denen schwule Männer sich zum Sex trafen und treffen. Die Spielerinnen müssen in diesem Spiel darauf achten, dass sie nicht von der Polizei erwischt werden, die immer wieder diese Orte kontrollieren. Digga! Hört sich nach einem sauinteressanten Spiel für alle Spieler an, also wirklich. Ja, ich würde das jetzt auch hier einfach Minecraft-Konkurrenz nennen, ne? Damit sein Spiel ohne Restriktionen verkauft werden kann, holen die Figuren jedoch Pistolen aus ihren Hosen, keine Penisse. Seine Prognose für die Branche ist düster. Wir können nicht mehr viel tun, es ist zu spät. Ja, was heißt, was heißt Restriktion? Von sexistischen weißen Männern dominiert. Was heißt Restriktion? Ich habe keine Möglichkeit, mein Penisspiel rauszubringen. Ja, die Restriktionen sind doch mit Sicherheit Jugendschutz oder so, ne? Dass das nicht überall einfach irgendwie bei Twitch oder keine Ahnung... Dass sie das nicht überall verbreiten dürfen, dann die Restriktionen. Das ist doch nicht die Restriktion, dass irgendwer sagt, nein, Penis ist verboten in Amerika. Kommt für Amina S. spielt gerade Overwatch, als hier mal wieder ein Spieler Obszöni töten ins Ohr brüllt. Sowas wie Deinstall, Faggot. Ja, wow. Ich bin getriggert. Da fehlt nur noch so Amina S. will ihren wahren Namen nicht nennen, aber ich kenne da eine Overwatch-Streamerin in Berlin, die auch gute Connections zur Taz hat und da sogar ganze Verleumdungskampagnen lostreten kann. Die wiederum hat eine gute Freundin, die Amina heißt. Naja, das ist sicher alles nur. Das ist nur Zufall bestimmt. Kann man eigentlich, also ich finde, er sollte einfach einen Modus einbauen in sein Spiel, wo man den Polizisten spielen kann. Dann ist schon wieder alle glücklich. Das ist aber dann schon Subversion und das unterstützt die Polizei, weißt du, nee. Das finde ich auch so geil, den Satz. S spielt am liebsten die Heldin Farah. Diese ist eine mit blauer Panzerung geschützte Soldatin, die aus Ägypten stammt und die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. Sie schießt Raketen. Du spielst sie, weil sie Raketen schießt und fliegen kann und nicht, weil sie aus Ägypten kommt. Hallo, Ebel. Sie will mit Raketen die Welt zu einem besseren Ort machen, so wie man das halt macht mit Raketen. Also Antifa-mäßig so Frieden durch Krieg, ne? Krieg ist Frieden. Und Hass ist Liebe. Boah. Einige Spieler nehmen diese Diversität ganz so gut auf. So gab es etwa Aufruhr, als die Overwatch-Heldin Tracer eine feste Freundin bekam. Digga, das hat keinen gebockt. Das sah einfach nur total behindert aus, Mann. So, das hat nichts beigetragen zu der Mechanik oder zu den Problemen, die Leute mit dem Spiel hatten. Deswegen waren sie frustriert. Was da für Spinner ankamen, die meinten, dass ihr liebstes Spiel jetzt von Social Justice Warriors ruiniert wird. Wie kann man sich nur so anstellen? Lasst euch doch euer scheiß Spiel endlich von uns ruinieren, ihr Arschlöcher! Ja, ne? Genau, ja, jetzt kann man zu dem ganzen Dreck auch sagen, die hier verzapfen. Wie kann man sich nur so anstellen, dass die Leute nicht auf jeder Spieleplattform irgendwie das Badezimmer-Penisspiel haben wollen? Wie kann man sich nur so anstellen? Die meisten Leute, die ich kenne, regen sich bei Overwatch darüber auf, dass es diese Lootboxes gibt, die so richtig fucking Microtransactions einfach so bevorzugen, ne? Und du nicht das bekommst, was du gerne hättest und dass es einfach so total behindert ist. Und, das ist etwas total Asexuelles. Ja, wie gehen die Leute mit der Information darum? Aber wenn du einen guten Grind hast, kannst du die Boxen auch so bekommen. Du musst ja kein Geld dafür ausgeben, dass du einen Skin bekommst. Ja, oder ein tolles Spray hast, weißt du? Ja, aber ich meine damit eher, dass es auch so eher Gamer angepisst werden von total so Spielemechanik oder zum Beispiel so wirklich eher asexuellen Problemen in Videospielen, die sie halt mit den Videospielen haben. Ey, aber guck mal, Artikel zum Thema rechte Internetrolle, pöbeln mit Pepe den Frog, dann US-Studie über digitale Spiele, unterwegs im Zockerhirn, Sexismus bei Gamern, Prinz rettet Prinzessin, Sexismus in der Gamer-Szene, die Prinzessin rettet den Troll, Rassismus in Videospielen, die Leute flippen immer gleich aus. Alter, ja, Helikopterflüge für euch alle. Das sind Spaß. Artikel zum Thema einfach. Das sind einfach Artikel zum Thema. Oben drüber, hier in dem letzten Abschnitt wird dann auch nochmal Ghostbusters erwähnt, weil kein guter Artikel zu dem Thema ist vollständig, ohne zu zeigen, wie böse die bösen Nerds zu Ghostbusters waren. Und dann kommen die zu der Schlussfolgerung, die Inszenierung als nischige Nerds, die von der Gesellschaft nicht verstanden werden, ist ein Diskurs, der auch in der Videospielwelt virulent ist. Hör mir mal zu, du dummes Journalist der Taz. Es ist so, die Branche, ich habe die von Anfang an mitverfolgt und ich war Gamer der ersten Stunde und die Leute haben über uns gelacht, die Leute haben uns nicht ernst genommen, die Leute haben gesagt, wir verschwenden unsere Zeit etc. pp. Erst seit du und deine Hipster-Freunde irgendwie auch was an Computerspielen finden, tut ihr so, als hätte es das nie gegeben. Nur einfach, damit ihr euch nicht mit uns assoziieren müsst. Trotzdem sind wir die Leute, die dieses Ding groß gemacht haben und nicht irgendwelche latteschlürfenden Idioten, die nur einen Apple-Laptop haben. Fuck. Unterdrückend ist es halt schon, ne? Schon voll schlimm für die Leute, die armen Leute, die keinen Zugriff zu den Spielen haben, keinen Zugang dazu haben, keine Spiele spielen wollen, aber dann sich irgendwie hinstellen und sagen, das braucht man bei Videospielen. Im neuen Uncharted darf ich zwei Frauen spielen, die nicht weiß sind. Das ist doch toll. Digga, die Pixelfarbe, Alter. Halt's Maul, das ist eine Textur. Was willst du? Mechanik. Und die erschießen wahrscheinlich trotzdem weiterhin tonnenweise Leute, so wie Nathan Drake vor ihnen. Ah. Ja. In der neuesten Ausgabe wurde der Mann jedoch durch zwei Frauen ersetzt. Das ist doch Sexismus. Brauchen wir jetzt zwei Frauen, um einen Mann zu ersetzen, oder was? Ja, genau. Für jeden Mann, der ersetzt wird, gibt es 7,8 Frauen. Keine Ahnung. Irgendwie. Ihr seid so zynisch. Ihr seid alle viel zu zynisch. Wenn ich das lese, sage ich mir einfach, heil Feminismus. Heil, heil, heil. Endlich sind es Frauen. Wie beim WASD-Magazin mit der Speerspitze, der kulturellen Speerspitze, die intellektuell die Spiele auf Trab bringt. Sobald man versteht, dass Feminismus eigentlich voll gut ist, ja, dann ist man blöd genug im Kopf, um das wirklich ernst zu nehmen und ja, dann hat man keine Sorgen mehr. Alter. Ocker is dead and it deserves to die. Ja, ich finde, dass halt die Gawker halt einfach dafür steht, als Outlet, was alles am Journalismus falsch läuft. Also ich meine, es war ja auch ein Blog-Netzwerk, weniger Journalisten, aber einfach, desto mehr Outrage du generierst, desto mehr Klicks generierst du und ein Blog hat gar nicht die Aufgabe, Realität ordentlich abzubilden, sondern einfach nur den Winkel einzunehmen bei einer Story, der möglichst polarisierend ist, damit du möglichst viel Traffic generierst, damit du möglichst viel halt Gehalt am Ende dann bekommst. Ich meine, Gawker ist halt irgendwie sich selbst egal, ne? Die haben echt keine Standards, die haben Negativstandards schon. Fürchterlich, ey. Die haben da ja in diesem Prozess gegen Hulk Hogan, da wo die hier sich geweigert hatten, da ihre Fehler einzusehen, ne, wurden die gefragt, was sie denn nicht auf ihre Seite packen würden. Und da war irgendwie so ein Video von so einem Kind wahrscheinlich irgendwie so hypothetisch gewesen, ne? Und die meinten so, ja doch, das würden wir auf jeden Fall doch mitmachen. So, also ist jetzt anders formuliert gewesen, aber versteht ihr, was ich meine? Kennt ihr die Story? Da war doch sowas gewesen. Er hat, glaube ich, gesagt, dass er ein Sexvideo von einem vierjährigen Kind nicht bringen würde. So, das sei seine Grenze. Ah, das war der Kontext. Irgendwie sowas. Also, ja, genau, okay. Und ist dafür aber auch, glaube ich, nochmal richtig nebenbei verknackt worden. Also die Strafe ist höher geworden, nachdem er das gesagt hat, irgendwie. Das ist einfach, die Gawker ist sich selbst egal. Also komm, das ist genauso dieses, wir brauchen in die Media, wir brauchen Gawker, brauchen ihn nicht. Was haben die geleistet? Was haben die beigetragen? Oh, ja, der. Hatte ich ja die Woche auch ein paar Mal auf Twitter noch darauf hingewiesen, dass die Gamescom zu ihrer Gamescom-Conference einen der dümmsten Kritiker von Gamergate eingeladen hat, den Herrn Matt Lees. Das ist der zum Beispiel, also der vor allem ist ja wohl der Gamescom aufgefallen, weil er im Guardian diesen tollen Artikel geschrieben hat, wie Gamergate Alt-Right und Trump halt an die Macht gebracht hat. Also da sieht man ungefähr schon von aus welcher Richtung er kommt. Genau, der ja auch wunderbar ein Narrativ vorgegeben hat, was etliche Male kopiert wurde in den deutschen Medien. Ja, also er hat dann eine halbe Stunde irgendwie seinen Vortrag gehalten und ja, für Leute, die sich sowieso schon mit Gamergate auseinandersetzen, die haben nichts Neues gehört, das sind die üblichen Strohmänner gewesen. Die üblichen Schuldzuweisungen. Man kann das als Video, wie ihr hier seht, auch sich angucken, aber wie gesagt, also wer sich schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wird nichts finden, was er nicht schon von anderen Leuten irgendwie als Lüge und Behauptung gehört hat. Ja, ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber wenn ich schon diesen Titel sehe, Cultural Complicity, dann denke ich mal, dass er irgendwie meint, so von wegen, die Leute sind alle nicht aktivistisch genug, die lassen das einfach alles nur geschehen. Weil Complicity, das heißt ja so viel wie das... Komplizenschaft. Komplizenschaft, ja. It's everyone's problem, Chris. Ja. Ja, und guck genau. Mal, die können sogar ungefähr genau deuten, wann Gamergate war, nämlich 2014. Ja, deswegen ist ja auch der Heise Verlag besser als die Taz. Aus der kindischen Racheaktion eines betrogenen Ex-Freunds gegen die Indie-Spielproduzentin Zoe, falsch geschrieben Quinn, war schnell ein kleiner Kulturkrieg entstanden. Aha. Ja, ein Kulturkrieg, oh, cool. Den wir nicht angefangen haben. Während die Gamergater ihre Aktionen als Konsumentenrevolte gegen eine feindselige Presse verstanden. Aha, interessant. In seinem Vortrag in Köln erwähnte Matt Lees nur die Verfehlungen der Beteiligten, ich nehme mal an, auf Gamergate-Seite. Diese Parteilichkeit schwächte seine Argumente. Das ist Nachtigall, ich höre dir trapsen, das ist ja mal ein ganz neuer Ton von deutschen Medien. Wobei ich nicht glaube, dass, also das, was er als Verfehlung der Beteiligten, halte ich auch für Verleumdung. Also jetzt nicht von dem Verfasser hier, sondern von Herrn Lees halt eben. Ja, das FBI wurde doch eingeschaltet. Und ach, das FBI ist doch mit Gamergate unter einer Decke, Abel. Genau. Ja. Die sind doch alle auch frauenverachtend. Wir sind alle FBI-verachtend. Hat das FBI unterwandert und eine kleine eingeschorene Clique von 300 Misogynisten hat Trump ins Amt geputscht. Ja, das war halt alles mit Putin zusammen. War alles dieser 4chan. Also und Matt Lees hat auch in 14 Kennzeichen des Urfaschismus von Umberto Eco Parallelen zu Gamergate gefunden. Ablehnung der Moderne. Fuck you, Matt Lees. Fuck you. Wir lehnen nicht die Moderne ab. Wir lehnen das ab, was uns eine ganz kleine Clique Aktivisten als Moderne verkaufen will. Wir wissen ja, ganz genau, was mit der Moderne ist. Ihr redet die ganze Zeit von Postmoderne. Ja, die nehmen einfach den Begriff an sich und dann dirigieren sie ihn so, wie sie ihn wollen. Das einende Gefühl des gesellschaftlichen Ausschlusses sowie Spaß am Kampf, Machotum und Heroismus. Also Fußball, Boxen, Schach, alles Nazikram, alles Urfaschismus. Nazikram. Gesellschaftlicher Ausschluss, Vereine, Gesangsvereine, Bowlingvereine, Fußballvereine, alles Nazi. Ja, ja klar. Du baust dein Haus nicht im Bauhausstil, sondern ein bisschen historisierend. Nazi. So einfach ist das, wenn man Matt Lees ist und Umberto Eco gelesen hat. Du willst deine Videospiele spielen? Ja, Nazis wollten nur Juden ausrotten. Nazi bist du jetzt dann. Fertig. Und guck mal hier, das wird immer besser. Es sei sogar fraglich, ob Rassismus und Sexismus tatsächlich ein Bestandteil von Gamergate waren. Immerhin hatten sich in der Aktion Not Your Shield Frauen und Minderheiten auf die Seite der Gamergater und gegen die Journalisten gestellt. Sag mal, was ist denn los, deutsche Medien? Aber zitiert ihr jetzt hier nicht mit dies? Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Ja. Es sei fraglich, ob Rassismus und Sexismus... Andere Aspekte passen weniger gut, wie Lies zugeben musste. Ja, aber ich glaube nicht, dass er gesagt hat, es sei sogar fraglich, ob Rassismus und Sexismus tatsächlich ein Bestandteil waren, weil damit würde er sicher sofort die eigene Argumentation an den Füßen wegziehen. Aber das ist ja auch Quatsch. Ne? Nationalismus ist etwa seiner digitalen Welt kein Faktor. Also für die Leute, die er beschreibt... Spiel mal Counter-Strike und dann triffst du ein paar von OPEX-Kollegen, dann siehst du aber, wie Nationalismus... Aber auch für die Leute, die er, wenn das jetzt seine These ist, dass das so mit dieser Alt-Right da irgendwie zusammenhängt, also für die ist der Nationalismus auf jeden Fall noch ein Faktor. Aber dann kommt der Absatz, der wirklich das Fleisch des Artikels enthält. Für Metal East stammen Gamergater und Vertreter der Alt-Right aus einer sehr homogenen Gruppe von Menschen. Sie seien alle weiß, männlich, heterosexuell. Ihre Lieblingsspiele charakterisiert er abfällig als Machtfantasien, die das gefährliche Potenzial der Zielgruppe, also wenn du weiß, männlich, heterosexuell bist, hast du schon mal ein gefährliches Potenzial. Und das Spielen heizt das noch weiter an. Dies führe laut Lies zu einer Komplizenschaft der Spielehersteller bei der Entstehung radikaler Gruppen. Frustrierte Individuen würden geschlossene Communities und aus diesen einen Mob. Lies zeigte nicht viel Verständnis für die Unterstützer von Gamergate, die er als Zyniker und Loser bezeichnete. Ihre Ausgeschlossenheit aus der Gesellschaft hätten sie sich selbst zuzuschreiben, da sie Hass und Intoleranz gewählt hätten. Und er sieht keine Möglichkeit zum Dialog mit den Menschen, die Gamergate vom Zaun brachen. Eins oben drüber, fragst du dich, ob das ein echten... also ich glaube nicht, dass es ein Zitat ist. Weil wenn wir uns das alles selber zuzuschreiben haben und man mit uns nicht reden darf, dann sind wir sicher auch Rassisten und Sexisten. Aber ist es dann nicht eigentlich so, dass die das Opfer zum Täter machen? Ist das nicht irgendwie das, was er sonst so ablehnen würde? Naja, aber er charakterisiert uns ja alle als Täter. Dies führt laut Lies zu einer Komplizenschaft der Spielehersteller bei der Entstehung radikaler Gruppen. Ja, ja Leute, nicht, wie ISIS sich damals wegen Super Mario Brothers, wegen Sonics Armen gegründet hat, weil die auf einmal nicht mehr blau waren, sondern braun oder umgekehrt. Deswegen hat sich doch ISIS gegründet. Wenn du versuchst. Und die PKK war nur eine Reaktion darauf, dass bei Pac-Man irgendwie es nicht oft genug neue Leben gab. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass gerade Videospiele helfen, die Gesellschaft sicherer zu machen, weil die Leute eher 1000 Stunden in League of Legends durchdrücken, als sich bei der Antifa oder bei der IB zu engagieren. Also, weißt du, ja. Er lobt ausdrücklich Spiele, die nicht nur für junge Männer, die auf Dinge schießen wollen, gemacht sind. Du billiger Blender, Matt Lees. Die gibt es seit 100.000 Jahren, diese Spiele. Nicht nur erst seit deine so Guardians, Minecraft, Undertale, Dream Daddies und bla, sondern seit 100.000 Jahren gibt es diese Spiele, die gar nichts mit Schießen zu tun haben, Puzzler sind oder was auch immer. Aber so zu tun, als wäre das was Neues und als hätten vor allem du und deine Freunde dafür gesorgt. Wobei fraglich ist, weshalb Call of Duty eine gefährliche Machtfantasie darstellen soll, Overwatch aber nicht. Ja, wenn dann Laser Uschi nach einer Runde Overwatch denkt, sie kann jetzt rausgehen und Rechte verhauen oder so, wer kommt dann für die Krankenhauskosten auf? Die Spieleentwickler. Oh ja, gute Idee. Und kann man dann die Indie-Spieleentwickler auch für diese ganzen radikalen Arschlöcher verantwortlich machen, die uns auf den Sack gehen eigentlich? Weil die fördern ja mit Sachen wie Depression Quest oder Sunset noch diese Haltung. Stell dir einfach vor, wir haben dann so eine Firma, die dann sagt, oh, wir haben nicht verstanden, dass das bei Resident Evil mit dem Zombie-Virus eigentlich ein Spiel war. Oh, wir haben das einfach gemacht gehabt. Tut uns leid. Das bezieht sich nicht zentral auf progressive Inhalte, sondern auf ungewöhnliche Mechaniken, wie sie seiner Meinung nach in Zelda! Ungewöhnliche Mechaniken! Was raucht der? Ungewöhnlich. Er kriegt Sachen und haut sie und bekommt Erfahrungspunkte. Nennt man Rollenspiel, gibt es seit den späten 70ern. Das ist eine ganz ungewöhnliche Mechanik. Es gibt so Drachen und so Sachen, ne? Dungeons und Dragons, ne? Ja, auf jeden Fall radikales Denken. Das würde ich auch jedem einfach empfehlen. Radikales Denken ist einfach voll richtig immer. Klar. Ne? Denkt mal alle radikal, Leute, da draußen. Seid nicht so wie diese jungen weißen Männer, denkt radikal. Das ist alles schön. Ja, die jungen weißen Männer, die benutzen ja auch Logik und das ist ja ihre eigene Sprache und das ist nur eine mögliche Weltansicht, ne? Muss noch gar nicht stimmen, ja. Hier gibt sich der engagierte Aktivist etwas versöhnlicher, auch wenn er die imaginierte Zielgruppe mit potenziellen Terroristen gleichsetzt. Hä? Hä? Wie kann man denn noch persönlicher werden? Voll versöhnlich. Der Mann ist so versöhnlich. Diese Quote da unten, Gamers don't have to be your audience, die leitet er in dem Vortrag mit einem irgendwie A quote from the fabulous writer Leigh Alexander ein. Bäh! Leigh Alexander, oh mein Gott. Ja, wie war nochmal diese Sprüche von ihr? Von wegen, Ich. Make money, show your friends, fuck ethics. Genau, ja. Das ist total, also da gab es auf jeden Fall nichts in Frage zu stellen, jetzt so von journalistischer Ethik her, aber gar nicht. Oder einfach nur so menschlicher Kompetenz, ne? Schließlich rät Matt Lees den Zuhörern noch, sich zurückzubesinnen auf den Spaß am Spielen. Boy, we only wanted to play video games and have fun. Ihr habt uns nicht gelassen, du Trottel. Die Rückkehr der Brettspiele sieht er als schönes Anzeichen dafür, dass menschliche Interaktion wieder an Bedeutung gewinnt. Dann spiel auch gut, das ist vielleicht Amerika. Vielleicht ist es amerikazentrisch, keine Ahnung. Wir haben in Europa ja eine viel bessere, größere und gesündere Brettspielkultur. Ja, Mensch, er geht nicht. Ich glaube, der sollte mal und aufhören. Und er schwört seine Zuhörer darauf ein, Spiele zur ersten Bastion gegen den Faschismus zu machen, statt zu seinen natürlichen Verbündeten. Oh Mann, ey. Verbündete des Faschismus. Kunst. Alle Spiele haben 2 Minuten lange Level, in denen ihr eure Hassgegner trefft. Tötet so viele, wie ihr könnt. Für den großen Bruder. Bah. Aber ich möchte nicht. Ich werde am liebsten. Ich will aber nicht hassen. Ja, und jetzt. Ich will ganz lieber sein. Jetzt kommt nochmal das, was vielleicht vielen anderen Artikeln gefehlt hat. Ja, das ist wirklich, also das ist schon wirklich wie so ein warmer Frühlingsregen, wenn man diesen Artikel redet. Ja. Vielleicht unterschlug er deshalb Informationen, die sein Freund Feindbild schwächen könnten. So vergaß er, den zweiten Teil der Überschrift von Leigh Alexanders Artikel zu erwähnen, die selbst eine Zentralfigur der Anti-Gamer-Gator war. Gamer müssen nicht euer Publikum sein. Gamer sind durch. Mit solch kämpferischen Artikeln hatten die Journalisten 2014 selbst das Feuer angeheizt und kräftig an der Eskalationsspirale geschraubt. Gott, dass ich das noch erleben darf. Jetzt kann ich auch schön sterben, ne? Ja, ne, so. Na gut, ich meine, wenn das jetzt kommt, dann wird das mit dem Weltraumaffen-Denkmal 2025, denke ich, auch gehen. Ja, auf jeden Fall, das ist ein überzeugter Aktivist wie Matt Lees. Also da überhaupt schon in einem deutschen Presseerzeugnis zu lesen, dass etwas in Frage gestellt wird, weil es ein Aktivist sagt. Und das kein Kriterium dafür ist, weil die Person, dass die Person irgendwie was Sinnvolles sagt. Ja, ein Experte in ihrem Feld ist oder so, ne? Sondern dass das tatsächlich halt eben eher ein Makel ist. Das, wüsste ich auch nicht, wann ich das zuletzt erlebt habe, außer vielleicht irgendwie von Don Alfonso oder so, da hätte ich es Einblick. Es ist bedauerlich, dass die Organisatoren der Konferenz keinen Gegenredner geladen hatten, mit dem Lees hätte diskutieren können. Ich habe denen vor vier Wochen, bevor die Gamescom war oder so, mal einen Tweet geschickt und sie gefragt, wie sie sich auf das schmale Brett kommen ließ, der Gamer eigentlich nicht mag, da sprechen zu lassen und so, aber die haben sich nie gemeldet oder mal geantwortet. Das vertritt, weil es halt deren Sicht vertritt. Also. Oh, ich hätte gerne mit Matt Lees da diskutiert, das wäre lustig geworden, weil der hätte gar nicht mehr gewusst, wohin. Der hätte da gestanden wie das Reh auf der Autobahn mit einem Laster, das auf ihn zukommt. Weil jedes von seinen Argumenten hätte man wegwischen können. Oder durch ein Gegenbeispiel von der anderen Seite entkräften. Ja, der wäre wahrscheinlich nie erschienen dann. Er hätte gemeint, oh, ihr seid jetzt auch complicit, weil ihr ladet die Harasser ein oder irgend so ein Scheiß. Wer weiß, vielleicht bildet sich dein Publikum vom Vortrag spontan eine Terrorgruppe, ja, wenn der spricht. Kann ja sein, ne? Gott, oh Gott, ey. Ja, Gamescom. Nächstes Mal irgendwie besser aufpassen, wenn man Leute einlädt. Und Leute, die sagen, Gamer müssen nicht unsere Zielgruppe sein, auf einer Veranstaltung, die Gamescom heißt, für Gamer, wo eure größten Sponsoren die Leute sind, die Spiele für Gamer machen. Ist das schlau? Oder Games reviewen. Auch noch, ne? Ach, ja, WASD. Immer auf der Suche nach mehr Geld, jetzt auch auf Englisch. Support ist hier. Also. Was haben die so gemacht? Ich meine, die verkaufen T-Shirts, wo drauf steht Social Justice Gamer. Ja. Weißt du? Ich denke, war nicht Super Level abgeraucht. Und ich glaube, deswegen ist der Spot frei für dieses prätentiöse Hipster-Magazin dass jeder bunthaarige Spieleentwickler in seinem Empfangsraum liegen haben muss, weißt du? Das ist so ein bisschen mein Verdacht. Und da die ja sowieso davon leben, dass irgendwie die deutsche Presselandschaft ihre Artikel nach Erscheinen des Magazins nachdruckt, wie wir schon öfter gesehen haben, im Spiegel und auf, ich glaube, Süddeutsche und Zeit. Also die bringen ihr Schäfchen sowieso ins Trockene und jetzt können sie sich dann international nochmal ein Zubrot verdienen, wenn sie gute Übersetzer haben. Feine Sache. Ja, das ist eigentlich alles zu dem Thema. War ja nur so ein Service-Ding. Ja, Mike.com exploitete soziale Gerechtigkeit für Klicks. Wer hätte es gedacht? Scheiß Outrage-Journalismus, wo man Blogartikel schreibt, die Hauptsache polarisierend die Aufmerksamkeit von den Leuten einfängt, damit man gesellschaftlichen Schaden anrichtet, Hetz jagt auf Andersdenkende macht. Hauptsache, irgendwer wird durch das mediale Dorf getrieben und und jetzt kommt raus, dass dann halt die Gründer von Mike das halt auch nur wegen Geld gemacht haben und jetzt irgendwie das nicht mehr so viel Geld bringt und wie man jetzt drauf kommt, dass man soziale Gerechtigkeit ja nur ausgebeutet hat. Oh mein Gott, Mann. Artikel, aber auch die Beispiele sind halt auch, das ist einfach keine Ahnung. So eine total perverse Kombination. Ich meine, so, das ist so Sachen, die minimal miteinander zusammenhängen, so hart miteinander verwurzelt, dass man da jetzt irgendwie nicht mehr drüber reden kann, ohne über das andere schon mitzureden. Das ist fürchterlich, Mann. Ja, aber Es ist doch eigentlich ganz humorig, sich anzuschauen, wie ein Vampir den anderen aussaugt. Ja, nee, aber ich will da irgendwie so weit wie möglich weg sein von, weil irgendwie habe ich es dann nach einer gewissen Zeit auch verstanden und ich brauche es nicht mehr. Ja, aber, Mann, wie lange muss denn das noch weitergehen, bis da auch der letzte Typ da auch doch da mit nachzieht und kapiert, dass es der letzte Dreck ist? Oh, Mann. Fürchterlich. Ja. Das ist auch geil. We were run by people who did not believe the things that their staffers were hired to write about and their staffers truly believed in. Glaubt ihr wirklich, dass ihr die Einzigen seid? Wo nur die Belegschaft irgendwie an was glaubt, die anderen sich nur die Taschen voll machen oder was? Alter Schwede. Ich meine, weißt du, stell dir mal vor, da würden Leute jetzt in Bibliotheken reingehen und sagen, hier, Bücherwürmer are over, ja, und sind nicht mehr deine Kernaudienz und so, ne, hier, Bücherwürmer sind over, Bücherwürmer sind auch so irgendwie Männer und weiß und sitzen in der Bibliothek rum und lesen Bücher und wir brauchen mehr Social Justice in Büchereien, ja. Das ist doch lächerlich, alter Mann, bitte. Schlimm. Ja, ist ein relativ langer Artikel, aber ich lese es ja. Das steht nachher in den Quellen drin. Hier, der Agenda-Krampf von Transenterror, wie Social Justice Warrior IT-Projekte zerstören. Das ist halt ganz interessant, dass die halt jedes Mal dann einen Code of Conduct haben wollen und dass sich das Projekt ja gegen Harassment aussprechen muss. Und dass man dann, wenn da ein Coder mit dabei ist, der dann in seinem privaten Umfeld, während er nicht beim Projekt mitarbeitet, sagt, ich finde den Code of Conduct blöd oder ich finde dieses soziale Gerechtigkeitsthemen blöd, dass man dann zum Projekt hinrennt und sagt, ich fühle mich unsicher wegen dieser Person und wir müssen jetzt mal hier aufräumen und die Leute rausbringen, die hier nicht soziale Gerechtigkeit sind. Und dann am Ende läuft es dann so, dass halt nach einer Weile dann das Projekt halt eingestampft wird, weil man über diesen Code of Conduct alle Leute rausgemobbt hat, die irgendwie am Projekt selber interessiert waren und mitgearbeitet haben und man am Ende dann nur Leute hat, die sich gerne in die Mitte stellen und sagen, ja, hallo, ich bin die Person, die wegen der Quote hier ist und Quoten sind wichtig und das ist Repräsentation. Und das Lustige ist halt, dass es jedes Mal nach demselben Schema abläuft, man kommt an, man will einen Code of Conduct, über den Code of Conduct kann man Leute rausmobben und das ist jedes Mal dasselbe. Soziale Gerechtigkeitsleute sind einfach absolut destruktive Leute, die einfach Projekte kaputt machen. Aber sind interessant ist doch hier, dass es ja sich so liest, als wäre das großenteils eine Transaktivistin. Sind drei, aber die Hauptperson ist, ja, also es sind drei verschiedene. Aber ja. Wie kann es denn sein, dass ein bis drei Personen eine ganze Branche versuchen, in den Würgegriff zu nehmen und die macht auch noch mit? Wie kann das sein? Ich meine, guck dir Google an. Ich weiß, es passiert halt auch. Ja, aber Google ist ja eine von oben geleitete Nummer. Da sagt dann der oberste Heini hier, der Mohr muss gehen, und dann ist das halt so, aber im Open-Source-Bereich. Aber bei Mozilla war es doch auch so, der Mozilla-CEO ist doch auch gegangen worden, weil er irgendeine Kampagne unterstützt hat, die gegen die Ehe für Gleichgeschlechtliche war in den USA. Da wurde dann auch rausgemobbt, was hieß, hey, der hat da gespendet, wie kann er nur? Und ja. Bemerkenswerterweise geht es in diesen Streitigkeiten nie darum, was eigentlich Inhalt des Projektes ist, sondern um die Werte, für die das Projekt steht. Ja, für genau. Welche Werte steht Node.js? Ja, da habe ich mir schon ein paar Mal diese Community-Streams irgendwie, weil ich habe die nämlich bei YouTube abonniert und da sehe ich auch mal irgendwelche bunten Haare bei Node.js. Für welche Werte steht Weizen? Für welche Werte steht... Was weiß ich? Was ist das für ein Quatsch? Für welche Werte steht eigentlich Bier? Ja. Was eigentlich mit Bier? Ich brauche soziale Gerechtigkeit bei Bier. In der Regel läuft es darauf hinaus, dass irgendwelche SJW oder meist eben transsexuelle Projekte in Geiselhaft nehmen. Hallo Samantha Allen. Hallo Gamergate. 3 Jahre jetzt. Und der offene Brief von Samantha Allen ist 4 Jahre her. Ich meine, ich habe das öfter schon mal gesagt, aber man traut sich ja kaum zu sagen, warum sind so viele Ex-Männer unter den Leuten, die diese Sachen machen? Kann das sein, dass ihr euch selber und euer Geschlecht so sehr hasst, dass ihr jetzt gar nicht mehr damit zurechtkommt und irgendwie euch in so eine Hassspirale steigert? Also, warum? Ich meine, es muss ja einen Grund dafür geben, warum so viele Transsexuelle an diesen Hexenjagden beteiligt sind. Wobei ja auch die SJWs unter den Transsexuellen ja dann eine Minderheit in der Minderheit sind. Also die tun ja auch den Transsexuellen selber einen schlechten Ruf geben. Einfach so, wie sie sich verhalten. Also. Sie ist ein Mann und hat sich einen Frauennamen gegeben. Ein Mann, der nach eigenen Angaben eine Frau ist, aber einen Bart tragen will. Ein Mann, der sich in seinem Körper gefangen fühlt. Ja. Und von solchen Leuten lasst ihr euch den Code of Conduct diktieren, oder was? Hallo, ich bin Merlin der Zauberer und ich verlange, dass nun die Hausordnung in diesem Hotel mir angepasst wird. Alles Erstes sind Einhörner in der Lobby zu platzieren. Also ich identifiziere mich als 3-Meter-Riese. Kann ich bitte mal eine Tür haben, die das repräsentiert? Hallo, ich bin 6 Jahre alt, ich will wieder in den Kindergarten. Was heißt, ich darf nicht? Hallo, bitte, jetzt ab geht's hier. Kindergarten, los jetzt. Diskriminierung. Also ich identifiziere mich als total attraktiv und ich möchte gerne einen Code of Conduct, der das widerspiegelt. Ich identifiziere mich als Millionär. Kann ich bitte das Geld dafür haben? Gib Geld. Ich fühle mich wie Millionär. Ich bin schwarz. Ich möchte in einer Organisation für Schwarzenrechte den Vorsitz. Ach, Rachel, halt's mal. Also ich habe vor ein paar Tagen jemanden auf Twitter gesehen, der sich als transfinanziell bezeichnet hat. Ich weiß nicht, ob das ein Witz war, aber... Ich gehe davon aus, oder? Hallo Kasim außerdem. Ja, hallo. Sorry, dass ich so spät komme. Okay, hi, willkommen. Bei der Weltraumaffäre. Du hast halt schon die Stücke verpasst. Ne? Es gibt hier einfach so intellektuelles Vakuum, wie im Weltraum. Man muss sich heute im Klaren sein, wie viele Firmen und Projekte diese Leute schon zerstört haben. Das ist halt auch echt eine Sache. Wie viele Sachen da schon draufgegangen sind oder halt jetzt zu einem langsamen Tröpfeln statt einem stetigen Entwicklungsfluss irgendwie gekommen sind. Es kostet also nicht nur diese Leute Nerven, sondern das... Spätestens hat Mass Effect Andromeda, das ist für mich persönlich, muss ich sagen. Ich bin ein ziemlich großer Mass Effect-Fan. Ja, das ist so ein trauriges Beispiel dafür, was passiert, wenn man irgendwie die Botschaft höher nimmt als die technischen... Seiten des Projekts. Ich habe eine ganz gute Doku darüber angesehen, wo halt auch drauf eingegangen worden ist, welche technischen Probleme die Leute hatten. Und das sieht wirklich aus so, wie als hätten sich ein paar von denen zusammengetan, oh, jetzt machen wir mal ein AAA-Spiel. Aber die hatten ungefähr halt die Herangehensweise von einem Indie-Spiel. Und das funktioniert halt nicht. Und hier haben wir einen jungen Herrn aus der Reihe, ich bin Feminist, ich bin Feminist, der dann hinterher wegen Harassment Charges, also wegen Vorwürfen von Belästigung, ja, zumindest verdächtigt wird. Er ist verhaftet worden, weil er angeblich eine Frau um die 30 für 2 Jahre, man höre und staune, 2 Jahre lang soll er sie belästigt haben. Ne? Und auf der anderen Seite hat er halt, hey, ihr Gamergate-Nasen, was zahlt ihr für Videogames-Journalismus? Dann haltet doch's Maul, euch schuldet man gar nichts. Boah, Alter, der Typ ist ja ein richtiger Meisterathlet in mentale Gymnastik, Alter. Krass, wie gut der ist darin. Erstaunlich, bei mir, ich wäre schon verrückt geworden durch die ganze kognitive Dissonanz hier von Handlungen und Aussagen. Also, Alter, schlimm. Aber es ist doch lustig, dass einer nach dem anderen irgendwie, vielleicht so in 100 Jahren, wissen wir von allen männlichen Gegnern von Gamergate, dass sie irgendeinen Dreck am Stecken hatten, wenn das so weitergeht. Das ist wahrscheinlich auch dann ein Mittel, was die Polizei dann verwenden kann, um Leute so als frühe Verbrecher so zu klassifizieren. Und mal so auf der Metaebene gefragt, wenn jetzt Videospiele, wie wir sie konsumieren, sexistisch machen, die Übergriffe aber mehrheitlich aus dem anderen Lager kommen, was sagt das dann über deren Theorie? Dass sie stimmt und dass du den Mund zu halten hast, du cis-hetero-weißer Mann. Punkt ist, du gehst davon aus, dass ihre Theorien auf empirischer Realität aufbauen und das tun sie sowieso nicht. Insofern ändert das vermutlich gar nichts. Leider. Aber da hat sich jemand hingesetzt und das überlegt. Ja, es ist nur deine Wahrheiten so. Die haben ihre eigene Wahrheit. Du kannst nicht einfach sagen, was wahr und was falsch ist. Da gibt es diese schöne Szene in Per Anhalter durch die Galaxis, in der irgendwie Gott beweist, dass, was war das? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was er beweist, aber der Mensch beweist dann anschließend, dass Schwarz gleich Weiß und Weiß gleich Schwarz ist und kommt dabei bei einem Autounfall ums Leben. Nee, wie rum war das? Ah, verdammt. Naja, auf jeden Fall fände ich es gut, wenn Leute sich halt irgendwie, wenn das Konsequenzen hätte für ihre, keine Ahnung, sie könnten sich einfach auflösen oder spontan entzünden oder so, wenn sie es einfach nicht schaffen, kongruenten Satz rauszubringen, ohne ihre eigenen Worte am Ende des Satzes schon wieder zu widerlegen. Ja, aber das ist ja deren Strategie. Alles ist nichts und nichts ist alles. Und wenn wir schon Statuen umwerfen, warum sollte der Nächste nicht Admiral Nelson sein, ne? Sagt der Guardian aus Großbritannien. Wir möchten also diese Unsitte, irgendwelche Statuen umzukippen, weil uns das, was die vor Hunderten oder wie viel lange Zeit die Leute gemacht haben, die da auf den Statuen abgebildet sind oder als Statuen abgebildet sind. Deswegen müssen wir die abreißen und jetzt wäre Nelson dran. Okay. Naja, ist vermutlich ein weißer heterosexueller Mann, also was will man machen? Ja, das Blöde ist halt, wenn der nicht gewesen wäre, würden die jetzt, glaube ich, alle hier, was war es, Tapas oder Croissants fressen. Und auch hier, weißt du, da zeigt es einfach schon ganz krass, wie es nicht einfach nur das Problem ist, dass sie in dieser Ansicht vertreten, ja, sondern dass sie auch die Mittel dafür so anpassen, anstatt zu sagen, ja, die Statue nehmen wir ab und haben hier eine bessere Idee für eine Statue und die Statue stellen wir heil und ganz ins Museum. Einfach weg damit. Einfach zerstören, auslöschen und damit ist schon gut. Was halt einfach nicht stimmt, okay? Nee. Nee. Sonst vergisst man das, okay? So. Ja, und das hier aus Berlin, da haben sie die Mohrenstraße umbenannt. Ach komm. Und in diesem Artikel steht unter anderem, dass diese Bezeichnung Mohrenstraße damals, da gab es irgend so ein Handelsabkommen oder so mit einem afrikanischen Land und denen zur Ehre wurde diese Straße Mohrenstraße genannt. Ja. Es hat immerhin tatsächlich was mit Afrika zu tun, also es lässt sich argumentieren, dass es, wenn es irgendwie nur zufällig so heißen würde aus einem anderen Grund, das wäre noch schlimmer. Ja, aber ich finde halt auch, halt Mohren ist noch der am wenigsten für mich irgendwie schlimme Begriff. Also der Begriff ist so antiquiert, dass der KKK den doch gar nicht mehr nutzen würde, insofern. Ich meine, ja, das sind auch viel deutlich negativer behaftete Begriffe einfach. Ja, und auch in diesem Fall kann man halt auch nicht sagen, dass es um Kolonialismus oder irgend sowas geht, weil das tut es halt nicht. Ja. Es geht einfach nur darum, da ist eine Zeichenkette, da ist so ein Geräusch dran am Namen der Straße, das wir als beleidigend empfinden und jetzt stellen wir uns hin und sagen, weißt du was, das darf keiner sehen, weil die es nicht wollen. Wie heißt die denn jetzt? Negerstraße? Auf jeden Fall gibt es Aktivisten, die dann da halt eben rumgetrillert haben. Maximal pigmentierte Straße. Kaffangasse oder was? Nordafrikanerlandstraße. Nafri-Straße. Nafri-Straße. Ach Mann, ey. Steht das im Artikel, wie die jetzt heißen sollen? West Coast, nein, keine Ahnung. East Coast, Cent West Street. Coast. Tupac Shakur-Damm. Weißt du, damals, wo man noch Spiele kaufen konnte, ohne dafür blöd angestarrt zu werden, damals, wo man noch Negerstraße sagen konnte, Alter, Tante Emma-Laden wird irgendwann auch nicht einfach trans genug sein für Leute. Das ist hier, das unterstützt patriarchale Strukturen von Familien. Ein Umbenennungsfest, oh je. Yeah. Kolonialrassismus, bla bla. Ja, sehe ich jetzt gerade nicht. Aber... Alter Schwede. Nigger Street. Oh nein. Mathe ist ungerecht und fußt auf Diskriminierung, sagen die Erzieher in Amerika. Ja. Ja, das wusste ich schon vorher. Das ist nichts Neues für mich. Ich weiß nicht, was einfach so, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber ich, also nur halt die Überschrift, wo ich mir einfach dachte, so, das ist halt, wenn du wortwörtlich versuchst, Wissen zu zerstören, wenn du das Fundament von einer Gesellschaft zerstören möchtest, aktiv, kommst du so Sachen an. Ich meine, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie man im Matheunterricht rassistisch sein soll. Ich meine, wenn es darum geht, Aufsätze zu schreiben, der Lehrer kann schwarze Leute nicht ausstehen, dann gibt er dem schwarzen Kinder schlechtere Noten. Das ist ja subjektiv, die Qualität von, was ich, einem Aufsatz. Aber Mathe ist, wie willst du damit diskriminieren, ohne dass da irgendwelche Mathefehler drin sind? Weil man nämlich postmodernistisch hingeht und sagt, das, was wir als Mathe haben, ist nur eine Wahrheit und da kann man nicht hingehen und sagen, dass was falsch ist. Und da steht doch ganz klar in dem zweiten dick gedruckten Absatz hier unten, dass den Studenten die Grundlagen von Mathe beizubringen, führt zu einer Segregation und Separation. Ja, weil du nämlich Leute... Mathe-Lehrer müssen eine Social-Justice-Haltung in der Klasse einnehmen. Ich meine, natürlich segregiert es, aber segregiert zwischen den Leuten, die Mathe können und denen, die es nicht können, nicht zwischen Schwarz und Weiß. Die Annahme, dass das nach Rasse segregieren würde, ist doch alle entscheidend. Es geht doch gar nicht um rassische Segregation. Es geht darum, dass du dein Gehirnprivileg endlich mal checkst. Ach so. Nur weil du das ist Ableismus, könnte man sagen. Ah, okay. Ja, oder dass zum Beispiel auch jetzt gesagt wird, dass es unterdrückend ist, und weil du zum Beispiel, wenn du eine gute Familie hast, ne, dann bist du bevorzugt. Ja. Also, es gab doch sogar die Geschichte, dass wenn die Eltern dem Kind abends vorlesen, dass es durchschnittlich bessere Chancen in der Schule hat und dass das doch nicht sein könnte, dass man den Kindern das gibt und den anderen nicht. Halt, wie gesagt, Logik ist unterdrückend, weil es ist nur eine mögliche Weltanschauung. Warum? Vor allem das Argument ist ja nicht nur, dass es eine mögliche Weltanschauung ist, sondern dass wir es jetzt verändern müssen, weil jetzt die vorher existieren schon so lange da war. Die vorher existieren aber schon so lange. Wenn man Unterdrücker und Unterdrückte als Klassen eingeführt hat, die man ist halt einfach ausgeliehen hat. Alter, schon wieder hier Weltraumaffen-Bingo, Mann, meine Fresse. Und der Grund, warum Postmodernisten deine Meinung halt nicht als Meinung ansehen, ja, und deine Argumente gar nicht mal über irgendwie drauf eingehen würden, ist ja, weil, ich meine, es ist ja nur deine Weltansicht, ist ja okay, weißt du, du hast die halt nur lang genug gehabt, jetzt wird es mal Zeit für eine Änderung, ne? Ja, jetzt versuch mal irgendwie Pythagoras zu machen, ohne Zahlen oder ohne Buchstaben oder ohne Verständnis von einem Punkt oder einer Linie oder einem Dreieck. Mathe ist ein soziales Konstrukt. Mein Dreieck ist ein Fünfeck. Mein Dreieck ist ein Kreis. Kannst mir nicht sagen. Aber das hatten wir doch letztens irgendwo, dass Mathe und vor allem auch Währung sind das soziale Konstrukt, das uns zerstört haben. Ja. Wenn wir gelernt hätten, dann wären uns zwar ständig unsere Häuser eingestürzt und so und wir wären wahrscheinlich inzwischen ausgestorben, aber wir wären sozial gerecht ausgestorben. Ja. Ich meine, so was. Ja, genau, ja. Und jetzt könnten wir irgendwie noch gleich die Evolution verantwortlich machen, weil wir erst unsere Gehirne so komplex haben, weil wir eben, ja, evolutionsbedingt das haben, ja, weil wir hier bessere Nahrung hatten dafür, mehr Nahrung dafür hatten und hat sich das so entwickelt und das passt schon so irgendwie, ne? Einfach random Mutationen sind unfair. Die Welt, Zufälle sind unfair. Ja, das ist Schluss alles mit dem Kulturmarxismus hier. Schluss, ja, wenn auch die Social Justice Warrior sich alle für so schlau halten, haben die dann nicht alle ein unglaubliches Privileg und sollten lieber mal nach hinten treten und uns Idioten das Reden überlassen? Ja, nee. Da würden die hingehen und sagen, nee, weil du nämlich an was glaubst, was schon Ewigkeiten vorher war, ja, und es aber nur eine mögliche Wahrnehmung ist, ja, musst du jetzt mal die Klappe halten, damit wir mal hier einen anderen Ansatz ausprobieren können. Das ist so wirklich Kulturmarxismus und Postmodernismus auf der besten möglichen Ebene. Weißt du, sowas wie so Kommunismus, okay, das wurde schon mal probiert, aber Kommunismus, wo alle Partyhüter anhaben, wurde noch nicht probiert, deswegen machen wir das jetzt. Ja. Wisst ihr, was mich wundert? Ich meine, sie sind mittlerweile auf die Idee gekommen, dass Biologie nicht in Ordnung ist. Aber wann kommen sie endlich auf die Idee, dass Geografie unfair ist? Ich meine, wir leben hier in einer Klimazone, die okay ist, aber was Sibirien oder die Sahara, naja, sind, doch schon, diskriminieren doch schon, dagegen die Leute, die da wohnen. Es wird doch Prinzip, schon von Klimaflüchtlingen gesprochen. Ja, und du hast natürlich das Environmental Racism und so ein Kram, aber im Prinzip müsst ihr dafür advokieren, dass überall die gleiche Geografie gemacht wird. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Mit großen Dampfwalzen. Die müssen, das ist ja die Sache, die müssen nicht dafür advokieren. Du hast schon recht, die Logik dahinter stimmt schon, ja. Aber es reicht schon zu sagen, weißt du was, wir haben hier lang genug schon Gebäude gehabt, ja, Zeit, das alles in eine Tundra zu verwandeln. Ja, es geht nicht darum, dass du da was aufbaust, wo nichts ist, sondern da, wo was ist, das zerstörst, damit alles wieder gleich ist, damit keiner irgendwie einen Vorteil hat. Das ist doch ja, viel wann einfacher. Wann haben die denn jemals konstruktive Vorschläge gemacht? Ja, haben andere Leute vor ihnen gemacht. Ihre Aufgabe ist halt einfach alles zu kritisieren, zu nörgeln. Das ist halt der Kern der kritischen Theorie nach der Frankfurter Schule. So, einfach den Kapitalismus wegnörgeln. Adorno-Kacke. Ja. Aber hier Schluss mit lustig, ne? Ja, der Herr Fleischhauer hat mal wieder eine von seinen blindes Huhn findet auch ein Korn-Kolumnen geschrieben. Er hat sich nämlich mal angeguckt, wie ist das denn mit dem politischen Wissen verteilt? Und da kamen ein paar interessante Zahlen bei raus. Wenn du mal ein bisschen runter in den Artikel scrollst, wurden halt Frauen und Männern verschiedene Fragen gestellt. Zum Beispiel 63% der Männer wussten, wo die Arbeitslosenquote liegt, aber nur 39% der Frauen. 67% der Männer wählten unter drei vorgegebenen Ländern Russland als das Land, das nicht der NATO angehört. Bei den Frauen zwei Drittel? Nur zwei Drittel der Leute wissen, wozu die NATO da war? Ja, zwei Drittel der Männer. Bei den Frauen ist es nur ein Drittel. Die meisten weiblichen Befragten glaubten, dass Albanien nicht in der NATO ist. 19% votierten für Island. Eine Mehrheit der Frauen hatte auch keine Ahnung, was der Bundesrat eigentlich tut. Sie waren der Meinung, dass der Bundesrat den Bundespräsidenten oder den Bundeskanzler wählt. Oh Gott. Was macht man mit solchen Informationen? Einfach nicht glauben und uns sagen, das ist die patriarchalische Wissenschaft, oder? Weißt du, aber das fängt schon so an, wo man hingeht und sagt, ja, mit Logik kann man halt nicht alles in der Welt beschreiben. Es gibt Dinge, die kann man nicht beschreiben. Ja, und deswegen brauchen wir da neue alternative Denkmuster und Ansätze. Und ich mir so, ja, okay, es ist toll, aber es kommt im Endeffekt darauf an, ob sie jetzt richtig sind oder nicht. Und der Begriff von richtig und falsch ist ja jetzt auch einfach schon nicht mal auf moralischer Ebene untergraben, sondern auf, ja, logischer schon, ja, auf nachweislicher Ebene. Da war so zum Beispiel so ein Typ gewesen, ne, sorry, aber YouTube hat ja jetzt so ein Video mal nach diesem neuen Algorithmus da gemeldet und geflaggt, ne, und in so eine Kategorie gepackt. Und in dem Video redet so ein Typ über Unterschiede im IQ nach Ethnie, ja, und meint dann hier, es gab da so einen Wissenschaftler, der mit einer Studie geschaut hat und gesehen hat, okay, es gibt genetische Markierer, also Markierungen so auf dem Genom von Leuten, die für Gehirngröße verantwortlich sind. Und ja, dann wollte man eigentlich einen DNA-Test machen, also einen DNA-Test-basierten IQ-Test machen. Ja, also dass du dich da DNA testen lässt und dann gleich deine IQ bekommst, ne? Und dann wurde der aber hier wegen seiner kritischen, kontroversen Wissenschaft da irgendwie, ja, das wurde eingestampft. Da wurde, sollte ein Patent durchkommen, das wurde eingestampft. So, weißt du, da sieht man halt einfach, wie einfach es ist, weißt du, dir gefällt was nicht, schreis zur Hölle. Ja, schreis weg, wenn es dir nicht gefällt. Fürchterlich. Also, was solche Zahlen mit mir immer machen, ist, sie Sie lassen mich immer verzweifeln, ob Demokratie tatsächlich die gescheite Staatsform ist, wenn die Hälfte der Leute keine Ahnung hat, was überhaupt der demokratische Prozess macht. Ja, aber das ist ja auch ein altes Argument. Die Hälfte der Leute hat keine Ahnung, aber die Intelligenten, die streiten sich ja auch die ganze Zeit. Also das Ding mit Demokratie... Es ist praktisch gesehen, es gibt keine bessere Alternative, aber naja. Also Demokratie brauchst du, um Freiheit zu haben, das ist schon mal wichtig, aber Demokratie ich weiß, so... Ich argumentiere nicht ernsthaft dagegen, aber... Ja. Aber ich, um zu erklären, was du so das, was du meinst, ne, das ist schon irgendwie, ja, das, was halt Demagogie ist, ja, dass du einfach Leuten folgst, die dir sagen, was du hören willst und dann im Endeffekt Demokratie ja einfach zerfällt und alle guten Teile dann verrotten, ja. Weil das Gute, was da rauskommt, kann nur entstehen, wenn die Leute auch aktiv daran mitarbeiten, das aufrechtzuerhalten und nicht wie hier Postmodernisten hingehen und sagen, wir hatten schon lang genug hier gehabt, jetzt lass mal Staatsexperiment durchführen. Ja. In diesem Post geben wir euch einen detailreichen Führer an die Hand. Führer? Zu allen wissenschaftlichen Arbeiten, die gegen die Idee des biologischen Geschlechts und biologischer Geschlechtsunterschiede bei Männern und Frauen sind. Ach du Kacke, das ist eine allgemein anerkannte sexistische Denkweise. Ach, ja. Hä? Ja, es ist einfach nur mal so von soziale Gerechtigkeitsartikel, der zusammenfasst, warum warum halt biologische Geschlechter halt Unsinn sind. Also, damit man auch genau die Argumentation kennt, die Gegenseite sozusagen. Ich finde das lustig, wie hier Transgender und so genauso groß ist wie Cisgender. Oder Lesbien so groß wie straight oder was? Hä? Das Ding ist ja, du hast ja was, war es 1% Transgender, weißt du? 0,4, ja. Oder? Das war ziemlich wenig. Ja, also. Aber kommt nachher in die Quellen, könnt ihr euch im Detail angucken. Willst du das? Frage dich, Zuschauer, willst du das? Am Ende glaubst du noch was davon. Der Kaninchenbau ist lang und groß und postmodern. Das hier ist eine interessante Geschichte, finde ich. Also die New York Times hat Bestsellerlisten für Bücher, so ein bisschen wie bei uns die Spiegel-Bestsellerliste von der Bedeutung her, denke ich. Es gibt eine Extraliste für Young Adult Literatur, also sowas wie die Tribute von Panem und Harry Potter und so ein Mist. Und aus heiterem Himmel stand da auf einmal eines Morgens das sogenannte, so heißt das Buch, Handbook for Mortals von Lani Sarem auf der Liste. Und niemand konnte sich das so genau erklären. Und am Ende kommt raus, das war ein Projekt von, wie hieß die, geekculture.com, glaube ich, heißt die Seite, die dieses Buch praktisch irgendwie in ihrem neu gegründeten Verlag als erstes Buch veröffentlicht haben, Debütroman von einer unbekannten Autorin, der einer der Journalisten, die danach gefragt haben, hat gesagt, hier, wie kann denn ein Buch, das bei Amazon nicht verfügbar ist, die nötigen Bücher verkauft haben, um auf diese Liste zu gehören? Und naja, was kam am Ende wohl raus? Der irgendwer bei geekculture.com kannte halt die richtigen Leute. Und so ist die gute Frau Lani Sarem mit ihrem wohl recht durchschnittlichen Young Adult Buch Handbook for Mortals auf diese Liste, auf die renommierteste Bestsellerliste des Landes gekommen. Ja, keine Ahnung, wie sie aussieht und wie viele Leute sie bei Five Guys Burgers and Fries trifft, aber... Wenn es doch nur eine Bewegung gäbe, eine Konsumentenrevolte, wenn es doch nur sowas gäbe. Aber das sowas halt bis da oben, also das ist ja viel, viel, viel sichtbarer, geht sowas ja schon nicht mehr, ne? Als die New York Times Bestsellerliste. Ja. Und hier haben wir News aus der Kategorie, wie wir unsere Art zu leben uns nicht nehmen werden lassen. Popkonzert wegen Terrorwarnung in Rotterdam abgesagt. Ja, in Rotterdam hat die Polizei das Konzert des US-amerikanischen Band Alalas kurzfristig abgeblasen. Bei den Sicherheitsbehörden waren Hinweise auf eine terroristische Bedrohung eingegangen. Die Band wurde von der Polizei aus dem Konzerthaus eskortiert. Eine Person wurde festgenommen. Ich sag's immer wieder, laut Europol hast du 2 terroristische Akte pro Tag, die du verhindert hast. So. Bald werden wir uns darauf einstimmen müssen, dass da das steht. In Europa wurden alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Es sind Hinweise auf terroristische Bedrohungen eingegangen. Bitte bleiben Sie zu Hause. Ja. Punkt. Meine. Ja, das ist auch eine schöne... Also ich bin ja jemand, der den Frankfurter Bahnhof ganz gut kennt und ich habe auch festgestellt, dass der nicht mehr so, so lauschig ist, wie er mal ein paar Jahre lang war. Welche Zentralstation bildet die Ausnahme? Düsseldorf ist das. Düsseldorf. Wobei ich halt da das Gefühl habe, Düsseldorf hat ja sowieso dieses Problem in Bahnhofsnähe mit dem Nafri-Viertel und den organisierten Diebesbanden, die von da kommen. Ich glaube, dass da einfach dieser Rückgang daran liegt, dass da viel mehr Augenmerk drauf gelegt worden ist nach Köln und so. Und dass es da einfach nicht mehr so einfach ist, Straftaten zu begehen. Aber ansonsten sind die Steigerungsraten schon interessant und erschreckend. Ja. Dubidubidu, XY, Einzelfall. Ja, es war auch nur so eine Einzelmeldung, wo ich mir halt auch so... Ich weiß nicht, so, ja. Das ist auch so ein Einzelfall. Berliner Chef der Identitären Bewegung, da wurde eine Razzia durchgeführt, weil sie irgendwo hier... Pfefferspray verteilt haben als Frauen. War das nicht der, von dem es hieß, er hätte versucht, das Justizministerium zu stürmen? Das weiß ich jetzt nicht, ob das der... Als Protestaktion oder als militärische Aktion? Naja, also im Prinzip haben die halt protestiert vor dem Justizministerium gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, glaube ich. Und sie haben sich davor gesetzt. Ja, und in den Zeitungen stand, sie hätten versucht, das zu stürmen. Ja, ja. Ja, das war das, ja. Oi wei. Oi wei. Was? Ja, da haben halt Leute Instrumente gekauft und dem Besitzer des Ladens war nicht bewusst, dass er ein Nordkoreaner keine Instrumente verkaufen darf, weil das Luxusgüter sind und weil halt du internationale Sanktionen gegen Nordkorea hast, hat dann der Verfassungsschutz sich eingeschaltet und einfach nur so die... Haben sie dem Nordkoreaner gerade einen Kazoo verkauft? Einen Kazoo verkauft? Ja, ich fand es einfach so interessant, einfach nur so, ja, du darfst keine Instrumente an die verkaufen und ja, das ist so. Er meinte ja, dann auch... Das gehört zu der Taktik. Ja. Je weniger Musik die da haben, umso schneller kommt der Umsturz. Ja, umso schneller können sie denken. Da kommt überhaupt kein Umsturz mehr. Umso weniger. Ja, aber doch im Kopf von den ganzen CIA-Agenten, die davon leben, dass sie irgendwem erzählen, dass sie daran arbeiten schon. Ja, wobei mittlerweile wurde ja die Baubranche geöffnet. Also, wo du wieder kapitalistische Züge der Gesellschaft also sehen kannst. Also, Oboe böse, Hotel fertig bauen, prima. Ja, also. Nee, aber Nordkorea ist dabei, sich zu reformieren. Also ganz langsam, aber die reformieren langsam. Also. Ja. Reformieren mit Langstreckenraketen, ich bin gespannt. Na, die Sache, an der sie derzeit forschen, würde vermutlich bis hierhin schießen, soweit ich weiß. Also sie haben noch nichts in der Richtung, aber die nächste Stufe, die sie fertig kriegen, schießt bis hier rüber. Ich meine nicht, dass sie genügend Sprengköpfe übrig hätten, um auch noch uns zu treffen. Die haben genug mit Japan zu tun und Guam dann, aber... Ja. Als ich in Tokio war, die hatten auf den Hochhäusern in der Stadt verteilt Patriots stehen. Ganz offen hast du gesehen. Die rechnen damit. Ja, und hier von der Mail Online, ich meine, Mail ist ja eigentlich auch jetzt nicht unbedingt so eine Quelle, auf die man stolz drauf ist, von der Qualität her, aber trotzdem, ja, auch einfach nur so mal kurz die Zahlen, 700.000, die sich in Libyen aufhalten, die nicht in Libyen bleiben wollen. sondern hierher kommen wollen und dass wir halt auch Terroristen unter den Migranten haben. So. Meine Frage wäre, da steht Libyen warnt die EU. Wer in Libyen? Ich meine, in Libyen ist Bürgerkrieg mit mindestens 3 Fraktionen. Wer ist da überhaupt offiziell derzeit? Die, wo wir doch auch mit Grenzkontrollen unterstützen. Also wo wir jetzt anfangen, den Boote zu stellen und die Küstenwache schulen. Also. Also wenn ich richtig liege, gehört ein Drittel quasi dem IS, ein Drittel gehört der Fraktion, die quasi die EU und die Armee so ein bisschen unterstützen. Und das dritte ist die Fraktion, die die Türken und die Russen unterstützen. Und ich glaube, die sind am Gewinnen, aber... Genau. Ja, aber die Angela hat ja schon darauf geantwortet. Ne? Die hat ja gesagt, es muss aufhören, dass den Flüchtlingsorganisationen der Zugang verwehrt wird, etc. pp. Also das frage ich mich auch schon wieder, was die für gemischte Signale im Wahlkampf sendet. Erst irgendwie lässt sie ihre scharfen Hunde mal bellen und jetzt sagt sie aber, nee, die müssen weiter da unten die Leute von den Schleusern übernehmen dürfen. Ja, zu diesem hier, also das Video will ich jetzt gar nicht abspielen, das spricht eigentlich schon für sich, was da steht halt, also syrisch-kurdischer Journalist, dann kommt IS und entdeckt in Deutschland seine Peiniger wieder, ja, sind sie in den Flüchtlingsstrom eingereist. Und das ist ja auch so das Ding halt, also der Bosbach hat ja auf jeden Fall gemeint, dass sie damals im Innenausschuss des Bundestages der Meinung gewesen wären, das sei ja nicht möglich, dass da Terroristen mit den Flüchtlingen nach Deutschland kommen, das würden die ja nicht machen, das würde ja überhaupt nichts bringen und so. Ja. Bin ich beruhigt. Also. Ich finde auch den Zufall irgendwie, ich weiß nicht, traurig, komisch. Also du wirst dort unten gefoltert und triffst dann hier sozusagen deine Folterer wieder, nachdem du geflüchtet bist. Das ist schon heftig. Also. Aber der kurdisch-syrische Journalist, der schreibt jetzt auch ein Buch darüber, so wie viel von den IS-lern hierher gekommen sind, sozusagen. Wenn das mal nicht die Bevölkerung beunruhigt. Oh nein, oh nein. Die Religion des Friedens hat wieder irgendwas mit Hass am Hut, Alter. Ja, sieht aus, als hätte der Typ, der hinter der ganzen Terroristengruppe da in Barcelona steckt, sich mit Hilfe unseres europäischen Rechtssystems seinen Aufenthalt in Spanien erklagt. Er hat doch nur Liebe gewollt. Liebe zerfetzte Leute. Ja, so viel zu dem Thema. Wir können das alles irgendwie, wir schaffen das und wir machen das irgendwie und so. Ja. Demokratie leben und so. Alan Dershowitz, Intersectionality is a Code for Antisemitism. Oh, das ist interessant. Ja, ich fand es auch mal ganz also ich fand es einfach interessant, dass sie jetzt mal auch drauf gekommen sind, dass, ja, wenn du die ganze Zeit von Privilegien redest und du dir halt die Gesellschaft anguckst und da halt verschiedene Bevölkerungsgruppen nach deren Einkommen einteilst und denen dann ein Privileg zusprichst, dass es halt auch in Antisemitismus ausarten kann. Also ich meine, ich weiß nicht, Neonazis sagen ja, Jews check your privilege sozusagen. Und dass halt die Linke, die halt die ganze Zeit sagt, white cisgendered privilege, dass halt diese Intersektionalität von Privilegien, dass das halt am Ende sich dann auch gegen halt Juden richten wird. Und ja, also ich fand den Artikel ganz interessant. Also, scroll mal da und nonder. Da gibt es eine Grafik, ich weiß noch nicht mehr auf welcher Seite, wo du ja in den verschiedenen Ländern den Antisemitismus, da gibt es, ich glaube, da, nee, ist die nächste, wo du halt eine ganz interessante Grafik hast, von wem denn antisemitische Übergriffe ausgehen. Nee, weiter unten. Weiter unten. weiter. Die nächste, ja. Ich hätte mir die Seite raussuchen sollen, welches ist. Weiter unten, ja. Weiter unten. Ah, meine Güte, Alter. Auf jeden Fall, es ist halt ein Report, der sich um ach so, es war auf Seite 18. Es ist halt ein Report, der sich in ein paar EU-Ländern halt antisemitische Übergriffe angeguckt hat. Und gleich kommt die Grafik. Da ist sie. Ich finde es halt interessant, wie sich die antisemitischen Übergriffe, wie sich das verteilt auf die verschiedenen Leute, also wer das denn macht. Also ich finde es interessant, so. Die meisten Leute sind nicht Nazis. Also die Linksextremen sind deutlich stärker vertreten als die Rechtsextremen, selbst in Deutschland fast gleich. Und dann natürlich hast du die Muslime, die im Prinzip alles aus dem Wasser hauen, ne? Ja. Und wer hätte es gedacht? Ja. Naja, Karl Marx war auch glühender Antisemit insofern. Wen ja, aber eigentlich wirklich? Das Problem ist doch, wie uns verkauft wird, die Zahl antisemitischer Sachen sei am Steigen in Deutschland und deswegen müssten wir mehr gegen rechts tun. Das ist doch das Perfide. Ja. Also ja, dabei muss man dann von muslimischen Mitbürgern erklären, dass es mit dem Antisemitismus vielleicht keine so gute Idee ist. Das ist genau wie mit den Sexualstrafgeschichten. Ne? Da musste ja auch unbedingt was Generelles getan werden. Hier in dem Artikel ist es ganz interessant, also da geht Steve Bannon drauf ein, dass eine Strategie der USA mit Nordkorea sein könnte, dass man die Truppen aus Südkorea abzieht und dann Chinas sich drum kümmern kann, was in Nordkorea, also wie man das in Nordkorea richten kann, weil China will ja einfach nur Nordkorea als Puffer zu Südkorea haben, weil Südkorea ja mit Amis zusammen ist. Ideal wäre eigentlich, wenn die Chinesen irgendwie, was weiß ich, mit einer Kommandoaktion oder sonst wie irgendwie den Kim Jong-un da rausputschen und jemanden einsetzen, der parteigetreu ist zu China und dann bringt er das Land, ich sag mal, über die nächsten 20 Jahre sukzessive auf einen etwas haltbareren Pfad. Ja, also, und das ist rhetorisch. Und es ist halt auch mal ein Vorschlag, der halt jetzt mal auch unorthodoxer ist. Aber ich finde es halt interessant, dass in den Medien immer so rüberkommt, Steve Bannon, Scharfmacher, tralala, bla bla bla. Und der wäre halt dafür, dass man US-Truppen abzieht, was jetzt nicht unbedingt scharf machen ist. Also, ja. Auf jeden Fall ein interessanter Artikel. Also. Ja, Mozilla will dir helfen, dass du keine falschen Informationen im Internet zu lesen bekommst. Und die Idee ist, dass da dann ein Feature direkt eingebaut ist, sodass dir falsche Informationen gar nicht mehr angezeigt werden. Lass mich raten, das ist automatisch an. Ja, genau, das ist automatisch an und schützt dich davor, vor bösen Informationen, die im Internet dir böse Dinge erzählen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass irgendwie jeder auf den Zensurtrip mittlerweile aufgesprungen ist. Es macht einem auch überhaupt keine Gedanken, dass irgendwie alle IT-Unternehmen jetzt langsam durchdrehen. Also gut, Mozilla ist jetzt nicht, ist ja Open Source, aber trotzdem, dass einfach dieses Narrativ kontrollieren jetzt halt überall mitschwingt. Also. Süddeutsche Zeitung, ja, ist klar. Mhm. Immer dann, ja. Also das Problem ist, dass es halt die wenigsten richtig machen. Ja? Richtig machen mit Fake News und Hate Speech macht man das so, indem man das als Markierung verwendet. Also als Kategorie kann man das schon gern verwenden, aber nicht um zu entfernen, sondern um leichter darauf, weißt du, Zugriff zu bekommen und zu geben. Ja? Wenn da jetzt ein Filter wäre, der Sachen so markiert als solches und du dann da selbst mal durchsuchen kannst, was dann als Fake News markiert sind, ja. So, das hilft Leuten, weil es nämlich Informationen nicht einfach wegsteckt und verhindert, dass du sie bekommst, sondern du sie schon kriegen kannst, wenn du sie willst. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass die das Wall Street Journal als Beispiel für eine vertrauenswürdige News-Organisation genommen haben. Ist die doch. Ja, total. Absolut. Ja, die sind ja genauso wie die Süddeutsche. Ne? Also. Und sie möchten Geld investieren in Menschen, Programme und Projekte, die Missinformation unterbrechen. Da wird mir auch schon wieder, ja, ich liebe doch alle Menschen. Dieser ganze Apparat, der da aufgebaut wird, ich sehe überall, wenn ich mir das vorstelle, sehe ich überall diese bunthaarigen Leute hinter ihren Computern sitzen. Und keckern. Keckern. Boah, Alter, ich glaube, es gibt irgendwo, ich glaube, das hat irgendwie tief damit was zu tun. Ich glaube, es hat tief damit was zu tun, dass die Linke überhaupt keine Memes machen kann. Ja, und deswegen sind die alle so wütend auf die Rechten, weil die Rechten bessere Memes haben. Ich glaube, das hat damit eher zu tun. Das ist so der große Kampf. Oh, Neidsucht. Okay, möglich. Ja, ja. Irgendwo habe ich die Woche gelesen, dass halt die Linke praktisch sich da selber überholt hat durch ihren Marsch durch die Institution. Ist sie halt jetzt nicht mehr der kleine David, der dem Goliath die satirischen Steine an den Kopf schmeißt, sondern das hat sich geändert. Es sind eher die Konservativen, die sich über die spießigen Linken lustig machen, und über Spießer lässt sich halt immer gut lachen. Ne? Ja, und jetzt im Rahmen der sozialen Gerechtigkeit müsste wieder jetzt soziale Gerechtigkeit Leute kämpfen und sagen, weißt du was, so, jetzt haben wir die Linken als die Vormacht, jetzt kommen mal die anderen ran. Ja, aber das kommt ja nicht, nö, weil nämlich die Social Justice Warrior ja nämlich auf der linken Seite sind und von da kommen. Deswegen wollen sie auch ihre eigene Vormacht haben, weil sie dann argumentieren können und sagen können, ja, wir machen das am besten, keiner kann es so gut wie wir, deswegen verdienen wir diese Machtposition auch. Wir sind andere Machtmissbraucher. Wir sind gute Machtmissbraucher. MOSFEST is for advocates of a healthy internet. Explore the intersection of the web with civil society, journalism, public policy and art through interactive sessions. No, thank you. Fuck you. Wow, warum denn gleich so beleidigend? Weil das so ein paternalisierender Spruch schon ist. Das healthy Internet, was ist das? Wer hat das definiert? Habt ihr euch das aus dem Arsch gezogen? Die Intersektion von Web und Zivilgesellschaft. Musik. Die Musik hört sich nicht gesund an. Ja, also nee, wenn so sich das gesunde Internet anhört, nee, dann esse ich lieber Brokkoli. Alter, nee, komm. Muss nicht sein. Ich wollte mich um eine Stelle bei Google bewerben. Auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen, aber Brokkoli schmeckt gar nicht so schlecht. Ja, ich weiß. Schmeckt schon ganz gut. I designed this program with my 41 collaborators. Look how diverse all these people are. And it's great. Everybody is a lesbian or black or trans able-bodied. It's so great. And so much opportunity to network and learn to know people with exactly the same opinions. We even have a person who has no hands, no arms, and cannot even program, just for diversity. Ah ja. Schön, ne? Ich finde es auf jeden Fall gut, dass dann Mozilla sich doing some painting. I tricked you, this is not my real head. Look over there, there's my real head. Weißt du, aber hier, ihr seid bestimmt auch alle beide neidisch einfach drauf, ja? Wenigstens machen die Leute was im Leben und ihr seid einfach eifersüchtig. Ja, das stimmt. Ihr seid einfach so Neider, ja, und ihr seid einfach nur Hater und deswegen weg mit euch. Ja. Hass ist keine Meinung. Juhu. Hass sind keine Menschen. Hassan ist kein Name. Internet just great. I want his birdie num num right now. I'm giving him this birdie num num. Ah, Mann. Ashley Black. Da ist der Name schon Programm. Ashley? Night Hat Dead. Okay. komische Leute gibt's. Nick hat dad. Ich glaube, das klingt auf jeden Fall besser. Nick hat dad. Also, ob es auch eine Need hat Mom gibt. Emily Gorczenski. Sarah Jong. Alter, keiner heißt irgendwie Max Müller, Alter. Was ist da los? Oh Gott, Hollerbeck. Oh nein. Bist du noch, wer die sind? Ja, die mit nicht. So vielen Stunden Walking in New York City Ding. Und Hard ja, Hop. Crypto Harlem. Impromptu workshops teaching basic cryptography tools to the predominantly African American community in Upper Manhattan. Oh ja. Wieso bringt der Kryptografie nur Schwarzen bei? Komisch. Brauchen damit die, damit die sich endlich verschlüsseln können. Wenn es Krypto-Juden gibt, muss es auch Krypto-Neger geben. Jetzt ab geht's hier. Stellst du dich hin und sagst so, Leute, jetzt lernen, wie wir euch verschlüsseln können. Cultural Center. Public Policy. Woman Rights. Was war da gerade? A Civic Hacker. Oh ja. Yeah. The Digital Equality Advocacy Manager at the Web Foundation. Digital Equality Advocacy Manager. Ja. Former Chief Grantmaking Officer at Wikimedia Foundation. Ist auch schön. Da fragt man sich, warum so viele Kulturmarxisten plötzlich in einem Projekt vertreten sind. Wohin sollen sie denn sonst, Abel, Mann? Wohin sollen die sonst? Keiner in mag die nächstgelegenen Hubschrauber. Nicht mal ihre eigene Großmutter mag sie, okay? Wohin sollen die? Die haben nichts, wohin sie können. Oh nein. Digital Gender Gap. Oh nein. Poor urban women in the developing world are less 50% less likely. Können wir nicht einfach unsere Unterschiede so anerkennen und dann einfach einen Schlussstrich ziehen und sagen, das ist egal. Ist das von der identitären Bewegung oder was? Können wir nicht einfach alle auf einen gemeinsamen Nenner kommen und ein gutes Leben führen? Können wir nicht einfach Gesetze aufrechterhalten? Müssen wir unbedingt irgendwie was untergraben? Müssen wir das? Müssen wir was du da sagst, klingt so weiß. Ich will doch eigentlich so einfach nur... Ich will doch einfach nur, okay, ja, dass wir die Zukunft für kluge Menschen bewahren, ja? Ja? So. Das ist Ableism, ne? Nee, das sind die 14 Worte umgedichtet. So hier, we must secure the existence of a people and a future for smart children. Ja, ja. Smartism. Smartism. Klugscheißerei, ja. Ja. Ja. Ich bin ein Smart Supremacist. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Sag mal, wie lange will die Seite noch? Source in Flight MH17. Alter Schwede, Alter. Ja, Bellingcat. Race Online. Hervorragend. Ich ja, genau, Bellingcat hatten wir ja vorhin schon. Bellingcat ist die Sache gewesen mit hier, das ist nicht wirklich von den Antifanten gemachtes Meme. Genau. Ja, also. Ja, hier gehen sie darauf ein, wie denn der Facebook Mechanismus aussieht, mit dem er Fake News bearbeitet. Fahrenheit 451. Zahlschutz fürs Internet. Jede Partei braucht eine Schlägertruppe, die sofort Andersdenkende zusammenknüppelt, wenn die was tweeten. Genau, die fürchten sich ja vor Falschmeldungen im Wahlkampf. Oh nein, dass Leute vielleicht verschiedene Interessen hätten. Oh nein. Und da sollen dann jetzt 2600 Nutzer, ich habe die ja schon bei Twitter als inoffizielle Moderatoren bezeichnet, die sorgen dann jetzt dafür, dass das ganze Zeug verschwindet. Finde ich gut. Wir haben eh zu viel Zeug. Das kann auch immer weg einfach. So viel Zeug brauchen wir gar nicht. Ich habe mir übrigens vorgenommen, die zu infiltrieren. Aber ich weiß nicht, ob ich meinen Arsch hochbekomme und denen dann wirklich eine E-Mail schreibe. Aber ich will mich dort bewerben und gucken, dass ich auch in die Netzfeuerwehr aufgenommen werde. Mal umgucken. Tatü, ta, ta. Der Abel ist da. Ja. Brennt's überhaupt? Ja, bei denen bestimmt hier schon, ja. Ja. Schlimm. War Falschmeldung. Weißt du, also anstatt dass wir darauf bauen, dass Leute genug Bildung haben im Leben, damit sie selbst Falschmeldungen von realen Meldungen unterscheiden können. Nee, Nein. Wir brauchen spezielle Taskforces. Das schafft ja Jobs und so, ne? Bildung war schon immer gefährlich. Ja, aber ich frage mich so, weißt du, so, du als Mensch musst doch irgendwie Kompetenzen mal gelernt haben in deinem Leben, sonst was hast du dein ganzes Leben lang gemacht? Ich meine, wenn du von Nachrichten so leicht aus der Bahn zu hauen bist, dass du gar nicht untersuchst, ob sie jetzt stimmen oder nicht, ja, oder nicht weißt, was du glauben sollst und dann einfach total verwirrt bist, wie so ein kleines Kind, ne? So, warum? Du bist doch erwachsen, du machst doch deine eigenen Steuerabrechnungen. Wie schwer kann es sein, da irgendwie an was zu glauben, sich was Richtiges zu informieren? Komm. Wahrscheinlich hat man da einfach keine Zeit, wenn man ganz lange arbeitet. Ja, und es wurden jede Menge unechte Konten gelöscht. Dazu sagt uns jetzt die Verbraucherschutzexpertin Renate Künast ein bisschen was. Okay. Also ich sage mal so, ich begrüße erstmal, dass Facebook sich bewegt und in diesem Bereich eigenständig tätig wird. Es geht ja darum, mit einem automatisierten Verfahren automatisierte Accounts zu identifizieren, rauszufinden und zu löschen. Hm. Gut, dass sie sich Gedanken darüber machen, zum Beispiel Wahlen nicht beeinflussen zu wollen. Ja. Sie sagten, das passiert automatisiert. Facebook sagt, man guckt dabei auch gar nicht auf die Inhalte. Ist denn das aber wirklich der richtige Weg? Ich meine, wenn man nicht auf die Inhalte schaut, kann es doch auch sein, dass man da eine Menge, ich sag mal, unbescholtenen Beifang hat. Also Leute, die vielleicht dann am Morgen aufstehen und sich wundern, dass sie plötzlich kein Facebook-Konto mehr haben. Nö, ich glaube, das kann da gar nicht passieren, weil sie haben ein automatisiertes Verfahren, um tatsächlich das Automatisierte auf der anderen Seite rauszufinden. Zum Beispiel an ja, also sie meint halt eben, dass man, ja, sagt sie halt gleich so. Die sogenannten Social Bots, also quasi eine Einrichtung, die immer das Gleiche tut und sich wiederholt. Das ist das, was manche technisch einsetzen, um den Anschein zu erwecken, dass es bestimmte Meinungen, Auffassungen gibt oder um Leute kritisch anzugreifen. Meine Sorge wäre an der Stelle nicht, dass ein Individuum plötzlich merkt, der Facebook-Account sei gelöscht, weil wir alle werden individuell ganz anders kommunizieren und auch unterschiedlich mal ein Bild setzen, die unterschiedlichsten Dinge tun, dann landen wir gar nicht in dieser Art der Identifizierung. Also gut, dass es erstmal eine Bewegung ist, aber ehrlich gesagt ist es der einfachste Teil der Veranstaltung. Ja, da kommen wir zum Schwierigen gleich noch, aber trotzdem nochmal nachgefragt. Facebook sagt auch, also, dass die Systeme jetzt besser erkennen, wenn identische Inhalte wiederholt gepostet werden, wenn eine erhöhte Zahl von Nachrichten verschickt wird. Ich meine, wir haben jetzt Wahlkampf und wenn man sich anschaut, was die politischen Parteien posten, müssen Sie dann nicht auch die Befürchtung haben, dass Ihr Account oder die auch andere politische Parteien von Facebook-Algorithmen entsorgt werden? Nein, ich glaube das nicht, weil Sie können das maschinell einstellen, aber man könnte ja Facebook bitten, mal einen Test zu machen an der Stelle. Ich glaube aber, dass es da um was anderes geht, eben nicht um Parteien, sondern um Leute, die, das sehen Sie ja auch, wenn Sie mal auf Seiten von Politikern gucken, was da eigentlich alles kommt, da gibt es gar keine menschliche Regung oder ähnliches, keine Vielfalt, sondern sie tun fast immer die ganze Zeit das Gleiche. Also ja. Was? Angeblich. Hä? Okay, Parteien sollen gewitelistet werden. Genau, toll. Ja. Und wahrscheinlich deren Anhänger dazu, auch. Aber darf ich ganz laut schreien? Oh mein Gott. Für Automatisierung, da wird so Overblocking wird nicht passieren, weil es automatisiert. Ah. Und was haben die eigentlich mit Bots? Warum sollen nicht Bots auch Sachen rausspammen dürfen? Also was da halt überhaupt nicht beachtet wird, ist, dass es zum Beispiel diese Webseite gibt, IFTTT, ja, if this, then that, Ja, das ist eine Webseite, bei der du deine Social-Media-Accounts vernetzen kannst, die dann, wenn du auf der einen Social-Media-Seite was postest, es dann automatisch auf der anderen da auch was postet, damit da Leute, die dir da auch folgen, aktuell informiert werden. Ja. Zählt das dann auch schon als ein Bot? Denn das ist ja ein Bot. Das ist ein Skript, das Informationen nimmt und sie einfach rauswirft. Ja, das schreibst du ja nicht selbst nochmal. Ja. Aber das sind so Sachen, die halt echt einfach fürchterlich sind. Weißt du, so, wenn du halt eine ganz große Gruppe an Leuten hast, die dir folgen und du willst irgendwie einen Artikel teilen oder irgendwas, was du geschrieben hast, dann vernetzt du das und postest es einmal und es ist überall da. Es ist super Komfort und super angenehm, das zu machen. Ja, so, das ist halt der Vorteil zu der Kommunikation von Gesicht zu Gesicht. Sonst müsstest du ja dann zu jedem persönlich hingehen und alles nochmal selbst machen, neu. Das ist halt unnötig. Zählt das aber schon zu Social Bots? Und was ist das überhaupt für ein Begriff? Alter, Alter! In Deutschland ist doch Spam verboten. Ja. Kriegt ihr Spam? Ja, ja oder nein? We Muslims are totally self-unaware cry bullies in the school playground. Ja, also das, ja. Ja, da geht Nawaz drauf ein, dass halt, die Gründung von Israel umstritten ist und die Gründung von Pakistan nicht und dass es halt Doppelmoral auf der muslimischen Seite ist, sich über Israels Maul zu zerreißen, sich über Pakistan aber nicht genauso auszulassen. Das war ein ganz guter Artikel. Also. Gut. Ja, der Majid, der ist ein guter Typ. Der ist gut. Und hier, alter visueller Krebs, juhu, am 28. September veranstalten wir die Female Future Force Insight. Das erste Mal in Berlin, kommt vorbei. Female Future Force, alter. Ja, das ist die Zukunft. Muslim Cinematic Universe, alter. Die Zukunft der Weiblichkeit. Eine Frau mit Hijab und eine Frau ohne Seele. Juhu. Ja, ne? Ja, genau. Guck mal, wie bunt das ist. Guck mal, wie bunt. Ja, innen drin alles gleich, aber so bunt. Und die Frau, also ist sie nirgendwo grün oder blau? Ich finde das nicht sehr bunt, muss ich sagen. Die Frau ohne Seele ist auf jeden Fall... Außerdem sind die alle weiß. Das ist auf jeden Fall diese große, dumme Kuh. Nee, diese kleine... Wie war das? Kleine, süße Maus. Mhm. Also diese CDU-Politikerin, die da im Fast-Track irgendwie ins Abgeordnetenhaus befördert wurde und dann hat sie sich darüber beschwert, dass die Leute sexistisch zu ihr sind. Weil sich irgendwer gefragt hat, ob sie sich hochgeschlafen hat oder so. Ja. Aber es gab ja auch diverse Hinweise darauf, dass sie das getan hat und es gab ja auch Namen. Tauba! Aber das ist halt echt so richtig fake, Alter. Das ist so fürchterlich. Edition F, bitte, Alter. Dass die sich selbst so feiern. Weißt du, das Juhu hier. Yay. Checkt mal eure Privilegien, ihr Misogynisten. Ja, so Weltraumaffen hier, ne? Die bekommen nicht mal irgendwie einen Space, bei dem sie sich hier. Ja, und vor allen Dingen, so. Also. Die haben das ja gecrowdfundet, muss man ja lassen. Also, da haben also irgendwelche leichtgläubigen Frauen da draußen im Netz viel Geld für gezahlt, dass die das jetzt so veranstalten können. Also, der Kraut gegründet. Das ist auf jeden Fall total sexistisch hier. Hier wird überhaupt gar keine Leute irgendwie aus dem MINT-Bereich irgendwie eingeladen, die den Leuten da irgendwie Mut macht, diese Klischees aufzubrechen, sondern stattdessen hast du hier halt Profifrau, Profifrau, Profifrau mit Mode, Profifrau mit Gelaber, Empowerment. Und eines Hashtag 1 Podcasts. Oh mein Gott. Mindful Empowerment Coach. Das hört sich an wie, keine Ahnung, Alter. Das ist so. Der Kübra Gümüşay ist Aktivistin, Journalistin und eine der spannendsten Köpfe, wenn es um Feminismus, Rassismus und Hass im Netz geht. Alter, ihr habt auch irgendwie alle, ihr habt alle Leute eingeladen, die genau dasselbe labern. So kann das sind alle Leute, das ist übrigens immer noch Maskulinum. Wenn sie so ein spannender Kopf ist, dann soll die sich mal selbst emanzipieren und das scheiß Kopftuch ablegen und mal ein normaler Mensch werden. Köpfe, Alter. Ja. Köpfe. Ganz ja, spannend. Ja, vergisst du, dass der Hijab ein Symbol des Feminismus ist? Ja, super spannender Kopf ist das. Ja, ne, ganz spannend. Innen drin einfach so Leere. Voll spannende Leere. Alter, Kübra Gümüşay, Alter, da könnte ich wieder so kotzen, Alter. Boah. Organisierte Liebe. Und wenn ihr die Liebe nicht freiwillig organisiert, dann prügeln wir sie euch schon rein. Das sehe ich ja jetzt erst, dass sich die Frauenunion mit FU abkürzt. Finde ich gut. Wer nicht freiwillig mehr Frauen in Gremien hat, provoziert, dass wir weitere Regelungen treffen. Ja, genau. Mhm, ja, also wenn ich mich jetzt vor die Tür stelle von jemandem mit einer Knarre bei mir im Kopf halte und sage, wenn du mir jetzt nicht dein Geld gibst, ja, dann bin ich gezwungen, mich selbst umzubringen. Ja, du lässt mir keine andere Wahl. Ja, wo ist denn da bitte schön das nicht als Terrorismus, Alter? Wo ist denn das bitte nicht Einschüchterung? Was ist das denn Scheiß? Es ist keine Einschüchterung, wenn man das fürs große Gute macht. Dann ist ja, das genau. Eine wohlmeinende in die richtige Richtung schubsen. Genau, naja, es ist eine Lobbygruppe. Ich meine, was erwartet ihr außer Screeching für ihre eigene Gruppe? Kein Screeching für ihre eigene Gruppe, irgendwie Standards, irgendwie, dass sie mal legitim sind in dem, was sie machen? Das ist schon wieder diese politische Moderation, ist das hier. Fürchterlich, Mann. Ja. Stell dir vor, du willst nur die neue Platte von Farin Urlaub hören, klickst blind drauf und dann hast du das am Arsch. Weißt du, aber wenn wir jetzt irgendwas gegen Frauenunion sagen, dann denken die Leute hier wiederum, drehen das so und sagen, hier, ihr seid doch nur dagegen, weil es die Frauenunion ist. Nee, weil die einen Bullshit labern, egal wer so ein Bullshit labert. Scheißegal, ja. You're a fucking white male. Ja, das ist sowieso. Ich habe da diese verrückte Idee, dass Frauen auch tatsächlich es von alleine in Gremien schaffen können. Ich habe die verrückte Idee gehabt, dass Frauen Menschen sind. Aber so, wenn ich mir das so anschaue, denke ich mir so, muss nicht sein. FU, ja. OPEX, FU. Ja, ne, genau. Meine Frage, hat die CDU das geliked? Sehe ich das richtig? Könnte sein, oder nur jemand, der das CDU... Ja, einen Verband wahrscheinlich. Klick mal drauf, ist das CDU in Niederau. Okay, gut, finde ich toll. Und Dr. Atomreisfleisch darunter hier klingt für Firmen jetzt nach, wir haben so oder so nichts mehr zu verlieren. Alter, starke Frauen, starkes Deutschland. Ja, toll, ne? Warum nicht starke Menschen, starkes Land? Nee, das ist viel zu nah an AfD, oder wie? Ach, nichts Maul, Mann. Ja, kann ich mir nicht anzeigen lassen. Das ist auch egal. Islamisten bespucken Frauen im FKK-Bad. Aufzeichnung auf Videokamera. Alter, das ist irgendjemandes Fetisch, Alter. Irgendjemand hat das als Fetisch. Mal ganz ehrlich, wieso gehst du als Islamist ins FKK-Bad? Ich meine, ist doch klar, dass du da getriggert hast, oder nicht? Hör mal, der Grund ist dafür, wenn du zu viel Spucke im Mund hast, ja. Du musst die irgendwo hin raustun, ja. So. Ich sehe irgendwie dann immer so Ausschnitte aus alten Louis de Funès-Filmen, wenn er die Nudisten jagt und so. Das, keine Ahnung. Islamisten bespucken... Ich habe auch heute einen Artikel gelesen, der beschäftigte sich mit den Nackten im Englischen Garten in München. Und das hat dann, ich glaube, ein Afghane war es, hat den geschrieben. Und der kam da gar nicht mit klar. Das wäre doch unschicklich. Und also zu Hause hätte man doch auch was an und so. Also der Fairness halber müsste ich jetzt noch sagen, vielleicht haben wir das Verb in dem Satz einfach falsch gelesen, okay? Vielleicht ist es nicht bespucken, sondern bespuken, ja? Islamisten bespuken Frauen im FKK-Bad, das ist so... Bespuken schreibt man auch mit CM. Ja, aber das ist ja mit CK geschrieben. Die sind auf der Suche nach ihren Jungfrauen, wahrscheinlich falsch abgebogen. Achso, du meinst bespuken mit ohne C. Achso, bespuken schreibt man ohne C. Ja, okay, vielleicht haben die einen Druckfehler gemacht, lass die doch. Ich mag es mir vorzustellen, wie Islamisten Frauen im FKK-Bad rumspuken. Ganz ehrlich, gruselt sich eigentlich irgendwie jemand am Strand, wenn ein Geist auftaucht? Vermutlich nicht. Ja, nee, ne? Das ist immer nur so, wenn nur im Dunkeln, in einsamen Gegenden, ne? Einsamen. Entführt und vergewaltigt, ja, ne? Oh mein Gott, das sollte kein Segway sein, tut mir leid, Einsamen. Wie Jungen zu Sexsklaven gemacht werden, oh Gott, nein. Die Bascha braucht sie bei uns. Oh Mann, oh. Das hatten wir ja schon mit den US-Soldaten. Mir fallen jetzt ungefähr 10 Witze ein, die ich nicht machen werde. Mit den US-Soldaten, die darauf hingewiesen haben und daraufhin Ärger bekommen haben. Das wissen wir ja, dass das da unten gang und gäbe ist. Und deswegen ist das auch so bunt, wenn man sich Leute aus der Gegend einlädt. War Afghanistan nicht das Land mit 99% der Bevölkerung pro Scharia-Recht? Mhm. Yay. Ja, das ist einfach mal so ein Chill. Hat mir gut gefallen. Fasst diese ganze Geschichte mit Mann für einen Tag nochmal amüsant zusammen. Und ich fand es auch einfach gut gemacht mit den Pixeln und dem ganzen Kram. Scheint ein Kanal zu sein, den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Also hier Pixelpolitiker. Pixelpolitiker abonnieren. Ja, abonnieren. Mal gucken, ob es was für einen ist. Ja. Nein, abonnieren und jetzt mal alle Likes da lassen hier und kauft unser Merchandise und gibt uns Geld auf Patreon. Das ist ein sehr langer, aber ziemlich guter Artikel, der sich zum Ziel gesetzt hat, einzelne Tweets aus Mann für einen Tag mal genau auseinanderzunehmen. Wir können ja mal den ersten uns angucken. Das ist nicht gefragt werden, wie ich das denn mit drei Kindern organisiere und wer sie betreut, während ich arbeite. Ja, und dann geht hier der Autor oder die Autorin geht da sehr sachlich dran und hat hier dieses schöne Beispiel, wenn der Captain schreibt, ins Logbuch schreibt, der Leichtmatrose ist heute betrunken, dann kommt jeder Leser zu dem Schluss, dass das halt eine einmalige Sache war. Wenn aber der Leichtmatrose ins Logbuch schreibt, der Captain ist heute nüchtern, bedeutet das so viel wie, dass der Captain normalerweise betrunken ist. Ja. Also, klar, natürlich fragt man eine Frau eher, weil es einfach klarer ist, dass es dass hier, dann lässt das darauf schließen, dass jeder, der diese Frage stellt, damit rechnet, dass sie im Regelfall Kinder hat. Wenn Männer das nicht gefragt werden, heißt das offenbar, dass es für Frauen normal ist, einen Mann zu finden, der sie schwängert, während es für einen Mann nicht normal ist, dass er eine Frau zum Kindermachen findet. Und in der Tat wissen wir aus Statistiken der kirchlichen Sterbebücher, dass über die Jahrhunderte hinweg sich etwa 80% der Frauen und nur 40% der Männer fortpflanzen. Ja, das liegt daran, dass Männer hauptsächlich in Kriegen und bei Arbeitsunfällen mehr verreckt sind, oder? Wahrscheinlich gehe ich von aus, ja. Und natürlich auch von dieser Statusgeschichte. Dann redest du hier gerade von Female Privilege in einer westlichen Gesellschaft, wo Frauen Ich werde mich sofort selbst kasteien. Moment. Wenn nun speziell nur Frauen die Frage gestellt wird, rechnet der Frage damit, dass zu Hause kein Mann sitzt, der die Kinder betreut, was dadurch erklärt wird, dass Frauen es vorziehen, den Mann arbeiten zu lassen und ihm den Existenzkampf für die komplette Familie allein führen zu lassen, sodass eine Frau mit Kindern eben nur dann arbeitet, wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt. Das ist simples Alltagswissen. Daher ist eben vermutlich entweder zu Hause kein kinderhütender Mann verfügbar. Wenn es doch einen Mann geben sollte, dann legt das die weitere Vermutung nahe, dass die Frauen es regelmäßig ablehnen, ihren kinderhütenden Mann durchzufüttern, sodass ihm ebenfalls keine Wahl bleibt, als zu arbeiten. Also mir macht der Artikel Spaß. Da kommen jetzt noch, 10 Beispiele von Tweets oder so, die auf die gleiche Art und Weise seziert werden. Ich fand es interessant zu lesen, kommt auf jeden Fall in die Quellen. Ja, cool. Ja. Ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, Präsidenten in den USA loszuwerden. Impeachment und dass man den unfit für Office erklärt. Und in den USA gibt es jetzt langsam einen Push dafür, dass man den Herrn Trump als geistig nicht zurechnungsfähig einstuft und dann aus dem Amt herausnimmt. Jetzt mal dumm gefragt, aber ich nehme an, dass das ist wie bei uns, dass die Psychologen und Psychiater wahrscheinlich auch alle eher weiter links stehen, oder? Und von den ganzen progressiven Unis kommen. Hillary hat immer noch Chancen zu gewinnen, Leute. Es gab auch mal im amerikanischen Wahlkampf, ich weiß nicht mehr, ob das war schon eine ganze Weile her, war glaube ich in den 50ern, wo ein Präsidentschaftskandidat diffamiert worden ist, dass er geistig unfit ist und wo man dann aufgerufen hat, dass Psychiater ihm was ausstellen sollen. Und dann haben sich irgendwie 2500 Psychiater aus dem kompletten Land gemeldet und jeder hat ihm irgendwas anderes diagnostiziert und am Ende war dann der Kandidat im Präsidentschaftswahlkampf natürlich durch, weil alle meinten, ah, der ist doch verrückt, weil guck hier und guck da, da hat einer was geschrieben und zum Teil waren dann die Diagnosen auch so, der ist schizophren, der ist depressiv, der ist manisch-depressiv, weißt du, Diagnosen, die komplett unterschiedlich sind. Und also so von weit weg eine Diagnose erstellen ist einfach sehr, sehr, sehr unprofessionell. Also ja, aber da gibt es jetzt langsam einen Push, weil man natürlich den Trump irgendwie loswerden will. Das hat auch vielleicht so für mich so einen Nachgeschmack von so das Argument, was Doxer betreiben würden und sagen würden, hier, weißt du was, du hast ja nichts zu verlieren und das ist doch nur dein Name und komm, sag doch deinen Namen, wenn du da deine Position vertrittst und sei nicht so, ne? Genauso ist es auch hier so, hier, Trump, komm hier, komm, mach doch diesen Test, du hast ja nichts zu verlieren, wenn du nicht verrückt wirst, ist ja okay, ne? So, mach doch diesen Test, ne? Aber dass es dann halt wirklich einfach so eine Untergrabung ist von ja, einer Führungsposition, die gewählt wurde vom Volk, ja, nö, das ist egal. Ach, Mann. Ja, das ist dieser Unfug hier von der Zeit, die diese Woche erschienen ist. Irgendwie von wegen halt, wenn es nach uns ginge, Feminismus, tralala, wir überlegen uns irgendwie, was wäre, wenn. Und natürlich, ja, die Welt ist natürlich viel... Die Zeit hat das veröffentlicht. Ja, und die Welt ist natürlich viel besser, wenn es nur Frauen gibt. Und Frauen das Sagen haben und so. Ne? Also ja, aber wer belästigt sie denn dann? Ja. Also, so dieser übliche Kram, ne? Es wird sich alles irgendwie schön gelogen. Und so nach dem Motto, das läuft schon so. Die Männer, die braucht doch keiner. Aber das ist auch alles kein Hass hier, was hier drin steht und so. Und das ist auch nicht Ausgrenzung und irgendwas. Das ist alles total Journalismus. Das ist alles wunderbar. Kann man nichts gegen sagen. Ja, ich sag nur, die feministische Antwort auf diese Frage lautet nein. Nicht nur, weil Frauen jedes Recht und auch jedes Talent dazu haben, genauso vor egoistischen Hunds gemein zu sein wie irgendein Mann. Ne. Natürlich. Oh Gott, sie bestreiten, dass es substanzielle Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Ja. Ja, guck mal, alle Unterschiede kommen ja nur aus der Gesellschaft. Das ist ja nur die Sozialisierung. Das aber hat im nächsten Satz steht, es gibt biologische Unterschiede. Ach so. Das, ja klar, okay. Okay, vermutlich, um es in der Zeit veröffentlicht zu kriegen, mussten sie schon etwas zurückrudern. Nee, das ist eigentlich einfach so ein Ding, damit sie irgendwie noch ein Stückchen legitim so behandelt werden können. Also als seien sie es, obwohl sie es nicht sind. Also das Artwork ist auf jeden Fall schon mal nicht legitim. Es ist auf jeden Fall jede Menge Müll und ich glaube, bei Geschlechter allerlei gab es eine ganz gute Zusammenfassung. Hier haben wir noch ein bisschen Fake News im Wahlkampf. Ich habe welchen gefunden. Heiko Maas. Genau, bester Justizminister. Bester Justizminister nach klug und sympathisch. Nach welchen Kriterien bitte? Nach den Ahnen, ich weiß nach welchen Kriterien, nach der Buchrezension. Aber das letzte stimmt auf jeden Fall. Klare Haltung für Demokratie und klare Kante gegen Extremismus. Absolut, definitiv. Ganz klare Kante. Der Typ könnte deswegen nicht noch eine klarere Kante sein. Ja klar, ne, also halt hier so feine Sahne Fischfilet-Tweets retweeten und so, das oder die loben in irgendwelchen Tweets. Das ich hoffe halt wirklich, dass er nicht mehr in der nächsten Regierung ist, ey. Ja, aber was ist, wenn? Aber was ist, wenn? Wenn doch, oh, ich habe keine Ahnung. So kann man den auch irgendwie psychologisch wahnsinnig einschätzen lassen? Zum da bin ich skeptisch. Genau, ich auch. Oh. Ja, das hier hat mir irgendwie der Zufall vor die Füße gespült. Kommt davon, wenn man das eigene Projekt zu oft googelt. Ich bin beleidigt, dass ich nicht auf der Liste stehe. Nicht mehr. Ich benutze ja DuckDuckGo. Auf jeden Fall gibt es da ein Forum, das heißt All Mystery. Das scheint ein Forum für Selbstüberschätzung zu sein, so habe ich es zumindest verstanden. Und da fragt jemand die Frage, ja, nach der Polarisierung zwischen Social Justice Warrior und Feministen, Islamapologeten und Alt-Right neue rechte Identitäre und einer dritten Strömung, zu der der schreibe halt unseren Kanal, den Doktoranden Sally Bleilo und die mir unbekannten Smalltalkers zählt und bekommt dann merkwürdige Antworten aus der Community, die aber ganz lustig werden, weswegen wir euch mal ein paar zeigen werden einfach. Die Anzeige ist nicht lustig, aber Anzeige. Ja, das ist doch schon gleich gut. Also würde mich nicht unbedingt einem dieser drei Lager zuordnen. Allerdings gefällt mir die zunehmende Spaltung der Gesellschaft nicht. Diskussionen beschränken sich auf linksgrüner Gutmensch und Nazi. Die Leute scheinen bei Politik völlig durchzudrehen, vergleichbar mit religiösen Diskussionen. So kommen wir nicht weiter. Das ist alles andere als. Da hat die Person völlig recht. Das ist echt nicht hilfreich derzeit. Ja, aber danach kommt halt dieses Video von Lash, wo es gleich wieder um die AfD und was weiß ich geht und draufgehauen wird. Ja, und hier kommt dann ein Mitglied der GWUP und lehnt die Bezeichnung Skeptics für die genannten YouTube-Kanäle ab. Ja. Was ist GWUP? Muss ich das wissen? Das ist diese Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung der Parawissenschaften. Ah, und das sind so Leute, die es tatsächlich schon eine Weile gibt und die halt auch so ein bisschen unter Social Justice Warrior Unterwanderungen zu leiden hatten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt in den obersten Etagen da war, aber ich kannte auf jeden Fall damals ein paar Leute so aus dem atheistischen, skeptischen, humanistischen, wie auch immer Bereich, die halt mit Feminismus und so unterwegs waren und die halt auch immer zu dieser Skepcon hingefahren sind. Das ist so das Treffen von dieser GWUP, was einmal im Jahr abgehalten wird. Und das ist auch der Grund, warum ich bei diesem Begriff Skeptiker schon immer Pickel gekriegt habe, wenn ich den gehört habe, weil ich da direkt an diese Leute denken musste. Zu Recht, zu Recht. Die hier genannten YouTuber sind eigentlich Verschwörungstheoretiker oder schlichtweg Fragesteller oder Aufklärer. Dabei äußern sie meistens eine Meinung als Fakt. Ich meine, das ist was? Und das ist eine Forum für Parawissenschaften, okay. Also erstmal, wenn es wirklich eine Tatsache ist und gut recherchiert ist und begründet ist, wo ist da die Kritik? Ja, eigentlich geben wir doch für alles immer einen Link an. Also selbst wenn das, was wir sagen, Fake News ist, was wir, als wir das mal gemacht haben, bewusst gemacht haben, wir haben es gewusst, ja, war das trotzdem so, ja, wir haben es reingepackt, wir haben gesagt, ja, hier ist so und fertig. So, das sind eigentlich Verschwörungstheoretiker. Wo, warum, weshalb? Wegen Kulturmarxismus oder was? Nee, ich bin eigentlich Alex Jones. Also der richtige Alex Jones, das bin ich. Ich beanspruche den Begriff Skeptiker nicht für die GWUP. Die waren halt vorher da. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen den YouTube-Kiddies, die nur eine Meinung als Fakt verkaufen. Und genau das steht der Skeptiker-Idee entgegen. Skeptiker widerlegen zuerst durch Fakten und machen vielleicht nachher ein Video. Ja, aber genau das tun wir ja. Wir setzen uns hier hin, wir schauen uns diese Sachen an, die von den Medien kommen und setzen Fakten dagegen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Typ weiß, wie ein Video entsteht. Ich bin mir nicht sicher, ob der Typ weiß, wie ein Video entsteht. Vor allem ist das, was wir machen, eigentlich auch eher so kollektiver Skeptizismus, weil wir nämlich in der Gruppe da sitzen, nicht nur hier intern, sondern auch noch das über Livestreams machen. Ja, wo jeder selbst sich mit einbringen kann und was sagen kann dazu und mit uns einverstanden oder nicht einverstanden sein oder keine Ahnung. Ja. Nein, Opex, alles, was wir hier sagen, sind Fakten. Hast du doch gerade gelesen da. Oh, ein Einhorn vor meinem Fenster. Oh, ich bin kein Student mehr, oh. Aber auch wenigstens der User Durchfall sagt, wenn sie bestimmte Leute über bestimmte Themen aufklären, ist das gut. Danke, Durchfall. Durchfall ist ein Freund der Weltraumaffen. Also ich mag Durchfall jetzt wirklich. Also nachdem ich mir jetzt ein paar Videos reingezogen habe, muss ich sagen, dass es sich bei denen hier eher um theorielose Pseudogesellschaftskritiker handelt, wie der Old Right und das, was darunter subsumiert wird, deutlich näher stehen als irgendwelchen Skeptikern. Auch die Wahrnehmung des TE, es gäbe nur zwei Strömungen, entweder postmoderne Safe Space, Islamversteher oder meme-erstellende Kryptonazis, zeugt eher von Ahnungslosigkeit als von einer fundierten Analyse der Netzkultur, als Abdruck gesellschaftlicher Tendenzen. Ja. Das ist ja gerade der Punkt, es gibt nicht nur die zwei, sondern auch was dazwischen. Das war gerade der Punkt von dem ersten Beitrag, oder nicht? Naja, aber der den ersten Beitrag geschrieben hat, kann ja auch nichts dafür, dass der Typ nicht lesen kann. Also. Ja, das stimmt auch wieder. Also Skeptiker müssen da nicht unbedingt lesen, die müssen nur skeptisch sein. Ja, auf jeden Fall sehr unterhaltsam, dass wir YouTube-Kiddies sind, auch, muss ich sagen. Ja, Mann. Da muss ich Durchfall recht geben. Viel jünger. Das zeugt auch richtig von Skeptizismus, wenn man erstmal so ein Ad hominem betreiben muss und die Person erstmal so runtermachen, so auf persönlicher Ebene. Ne? Das ist klasse. Das ist sehr skeptisch. Ich weiß auch nicht, dass mit dem skeptisch, also ich habe mich selber noch nie als Skeptiker bezeichnet. Nee, du machst es einfach. Du machst es einfach. Noch nie. So, ich bin Weltraumaffe und ich bin der Abel. Hallo. So, ich keine Ahnung, aber Skeptiker, ich keine Ahnung. Ist so. Hier, das ist auch noch sehr gut. Woran machst du fest, dass die sogenannte Skeptiker-Community auf YouTube eher der Alt-Right näher steht? Daran, dass sie dieselben Strategien und Fightbilder verwenden. Es geht nicht um Aufklärung, sondern um den Versuch einer Umdeutung von wahrhaft oder scheinbar feministischen, marxistischen, antirassistischen Narrativen. Das ist ziemlich lahm und gestaltet sich ehrlich gesagt wie die bewilderte Version von Wikimania. Total skeptisch, voll mega skeptisch, diese Aussage. Also. Ja, genau. Skeptizismus ist vor allem rechte Kampfbegriffe. Lustig auch die Übernahme der Cultural Marxism VT aus dem Repertoire der US-amerikanischen Alt-Right-Bewegung. Da kann man auch gleich Return of the Kings, Breitbart, Kompakt oder irgendwelche medialen Veröffentlichungen der eBay konsumieren. Ach, der Punkt ist, natürlich. Ist irgendjemand hier ein Fan von Breitbart, Kompakt oder der eBay? Nein, nicht so, nee. Eben. Wir können nicht dieselben Strategien und Feindbilder haben. Wir teilen vielleicht das gewisse Feindbild des der total durchgedrehten Feministin oder sowas oder von Kulturmarxist oder. Aber das heißt nicht, dass wir selber dasselbe vertreten oder ja, dass sich alleine unsere Ideologien auch nur großflächig überschneiden. Feindbild halt eben. Also das, was er da macht, ist ja die ganze Zeit zu sagen so, ja, guckt euch mal die Leute an, was das für Leute sind. Und also wir machen ja eigentlich die ganze Zeit, guckt euch mal die Leute an, was die für Kram erzählen. Ja, also für einen Skeptiker ist der ziemlich unreflektiert. Und für jemanden, der als Skeptiker ja eigentlich, würde man so denken, mal nicht in so direkten Schubladendenken denken würde, ne, geht da ziemlich schnell drauf und sagt, weißt du was, so guilty by association. Ja. Das auch was er da sagt von wegen, dass wir den linken Mainstream als tiefgreifende Verschwörung enttarnen wollen, das haben wir auch schon 100 Millionen Mal gesagt, dass wir nicht der Meinung sind, dass das eine gesteuerte, dass da irgendwo George Soros und Liz Mohn an so einem Steuerrad drehen und uns in die richtige Richtung schieben, sondern dass das halt eine institutionelle Sache ist. Das ist halt ja, die sich selber am Leben erhält. Ja, es ist halt einfach nur die Inkompetenz von Leuten, die in Positionen hochsteigen, wo sie dann eher den Job haben wollen, aber eher nicht kompetent sind, den zu machen. Und deswegen kommen da viel Kommunikation und aus denen entstehen dann solche Probleme. So, dass da zum Beispiel Leute reinkommen, die nicht kompetent sind in ihrem Job. Ja. Fertig. Also ja, aber George Soros, ja genau, ja. Ja, gut erkannt. Also welche Streams von uns muss man denn da geschaut haben, damit man so ein Bild hat? Ja, aber Durchfall ist da oben ganz schön kritisch dann. Ne? Du musst dir überlegen, dass diese Leute genug Freizeit haben, um ständig Content zu produzieren. Das heißt, die haben sonst nicht viel Erfolg im Leben. Deswegen sind sie unzufrieden und reagieren sich ab, indem sie online gegen irgendwas kämpfen. Mögt ihr Durchfall jetzt immer noch? Nee, ich habe jetzt, ich breche jetzt mit Durchfall. Durchfall und Rainer Schauder, von denen distanzieren wir uns. In dieser Reihenfolge. Wie würdest du denn eine Kritik am Third Wave Feminism oder der Deutungshoheit der Amadea und Hunde Stiftung formulieren? Gerät man da deiner Meinung zufolge nicht automatisch in so ein Fahrwasser? Ja, das tut man. Bedeutet das, dass die Linke generell immun gegenüber Kritik ist, nur weil sie auf der gefühlt richtigen Seite steht? Ja, scheinbar, ne? Weil das ist ja auf jeden Fall. Sieht leider so aus, ne? Der Skeptizismus hier, ne? Also. Finde ich gut. Jetzt gehen wir in die Definitionssache, das wird lustig. Oh Gott. Ja, gut. Das waren die Weltraumaffen, macht's gut. Irgendjemand sollte da mein Video umschicken. Um die GWUP und den ganzen Scheiß, also. Ich habe noch was Lustiges, wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt, ich habe noch was Lustiges. Das ist eine BBC Pidgin, ja, das ist BBC, aber auf der Sprache geschrieben von Nordafrikanern. Das ist Englisch, aber vereinfacht und die haben da wirklich Artikel, bei denen sie so richtig stereotypisch afrikanische Artikel haben, ja. Das wäre vielleicht zum Schluss was Lustiges. So. Also, nee, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ja. Das ist eher traurig, muss ich sagen. Ich kenne das und ich finde es hauptsächlich traurig. Ja. Ja. Bible meldet sich auch nochmal zum Schluss. Na dann. Was ist denn, Großer? Lieber, komm mal her. Ja. Steht an der Tür und jammert. Ich grüße an die Katze von mir. Ja, tschüss. Ja, das waren die Weltraumaffen und Feivel. Wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag höchstwahrscheinlich. Ja. Bis dahin. Tschüss und vielen Dank für den Gastauftritt. Tschüssi. Ciao, ciao. Bye, bye.